Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, beim Pflaster, dem Podcast zur Entblödung Mitteleuropas. Wir schreiben den 30.03.2014 zu meiner großen Überraschung und es ist Pflaster Nummer 37 mit Meisenbichler und Schmitzer. Auf dem Sofa sitzt Anna-Maria Jung. Hallo. Hallo. Und wird uns heute alles, aber auch alles erklären, was es über Comics zu wissen gibt. Das meiste. Okay, coole Sache. Ja. Schön, dass du da bist. Danke, ja, danke für die Einladung. Ja, danke auch. Ja, womit fangen wir an? Anna, du bist ja ein künstlerischer Export durch Steiermark ins ferne Neu-Amsterdam. Ja. Yeah. Und sagst, wie ich dich vorhin im Vorgespräch gefragt habe, dass deine Comics eigentlich nicht mehr dein Hauptstandbein sind. Genau, ja. Daraus schließe ich, der ich das nicht gewusst habe, dass du noch was anderes als Comics machst. Genau, ja. Und zwar was? Also im Allgemeinen nenne ich mich Illustratorin. Sprich, das ist eigentlich der Überbegriff dafür, dass ich Bilder zeichne, die für die kommerzielle Weiterverwendung produziert werden. Und das sind alle möglichen Richtungen, zum Beispiel Zeitungen, Magazine ist eine Richtung, ab und zu Comics für Webplattformen, sogenannte Webcomics. Und ein sehr großer Zweig sind Designs für Produkte, wie zum Beispiel T-Shirts, wie zum Beispiel, inzwischen wird es auch auf andere Produkte gedruckt, also Kunstdrucke werden zum Beispiel online verkauft. Sprich, die Massenproduktion einfach für Produkte. Aber wenn du Design sagst, dann meinst du schon grafisches Design. Du meinst jetzt nicht, du machst, keine Ahnung, das Industrial Design für einen Helm oder so. Genau, wenn ich Design sage, meine ich Illustration und mit Illustration meine ich ein Cartoon im Prinzip. Okay. Es ist halt, der Überbegriff ist halt Illustration. Okay. Mhm. Cartoons, was sind Cartoons? Ja, also Cartoon ist ja auch wieder so ein weit dehnbarer Begriff. Ich glaube, in den meisten Köpfen der Leute löst das aus ein Bild von eher eben stilisierten, lustigen Zeichnungen. Da das ein bisschen mein Stil ist, sage ich meistens Cartoons, weil das einfach leichter für die meisten Leute zu verstehen ist, weil das sofort eine Art stilistische Richtung implementiert für die meisten Leute. Okay. Ja. Das heißt Cartoons und Comics, also warte mal, bestehen Comics aus Cartoons? Ja, also wenn man es jetzt ganz professionell erklären würde, dann wären Comics sozusagen eine Geschichte in Form von sequentellen Bildern. Und Cartoons wird in Amerika der Begriff benutzt für so Einzelbilder-Comics, wo nur ein Bild ist, wie zum Beispiel, jetzt sage ich einen Namen, den vielleicht manche kennen, Gary Larson zum Beispiel. Oder Cartoons werden auch benutzt für Zeichentrickserien oft. Also zum Beispiel die Simpsons wären ein Cartoon. Es ist also wirklich auch oft ganz unterschiedlich, wer was darunter versteht und was es genau bedeutet. Und länderspezifisch wieder unterschiedlich. Gary Larson klingelt irgendwie. Ist das so New York Times oder was? Bitte? Gary Larson? Far Side, das hast du sicher schon gesehen. Hm? Genau, Far Side. Mhm. Also ziemlich, ziemlich genialer Humor mit Tieren meistens. Okay. Also sprechende lustig. Tiere. Sprechende Tiere, sprechende Amöben und manchmal auch sprechende Wissenschaftler oder was auch immer. Ja. Ja, das ist jetzt so die kurze Erklärung. Man könnte natürlich noch tiefer gehen in das Thema. Mhm. Wie wird man eigentlich zum Comiczeichner? Man ist eigentlich besessen von dem Thema, seit man klein ist, glaube ich jetzt. Für die meisten Comiczeichner ist das vielleicht so. Mhm. Man liest es ja meistens, wenn man schon sehr klein ist, als Kind. Das ist das Erste. Also für mich war, ich weiß nicht, ich war damals in Griechenland, ich war 4 Jahre alt und wir haben irgendein Comic, irgendein Geschäft gekauft. Sie haben es wahrscheinlich, meine Eltern, für mich gekauft, damit ich beschäftigt bin. Und ich kann mich erinnern, ich war unglaublich fasziniert mit den ganzen Figuren und wie die Figuren gezeichnet sind. Und ich habe ganz grob verstanden, was sie erleben. Ich habe natürlich nichts lesen können. Aber das ist ja das Tolle an Comics, man kommt als Kind schon damit in Kontakt und man muss noch nicht lesen können, damit man halt gewisse Comics versteht. Also Kindercomics sind oft so gemacht. Mhm. Und dann die Donald Duck Comics sind das Nächste und die Asterix Comics dann als Nächstes. Und irgendwann einmal fängt man dann sogar an, die Texte zu lesen. Und auf einmal machen die Geschichten unglaublich viel mehr Sinn. Und es ist noch einmal faszinierend, die Comics 3, 4, 5 Mal zu lesen. Und da hat die Faszination angefangen. Ich glaube, ich habe auch viel abgezeichnet damals aus Comics. Und ich glaube, es war eigentlich nicht immer mein Wunsch, Comiczeichnerin zu werden, sondern anfangs war es eigentlich eher so, dass ich dass sich das dauernd geändert hat. Ich wollte Schauspielerin werden und irgendwann einmal wollte ich Totengräberin werden. Ich glaube, das war mit 10 oder so, weil ich unbedingt wissen wollte, wie ein Skelett ausschaut. Dann hat mir irgendwann mal, dann bin ich draufgekommen, ich könnte eigentlich auch ins Museum gehen, um ein Skelett zu sehen oder in den Biologieunterricht. Und da wollte ich ganz lange eigentlich Wissenschaftlerin werden, weil mir halt die Idee, das Konzept von Robotern und irgendwelchen genialen Erfindungen so getaugt hat. Bis ich dann draufgekommen bin, was mir eigentlich dran taugt, sind die extrem übertriebenen Fantasy-Aspekte, wie ein Roboter, der versucht, die Weltherrschaft an sich zu reißen, Teleportation und was weiß ich alles. Und ich bin dann draufgekommen, es ist eigentlich viel leichter, Comiczeichnerin zu werden, weil dann kann ich das Ganze zeichnen und Geschichten erfinden um verrückte Wissenschaftler, ohne mir die Mathematik, die Physik, die Chemie und so weiter anzutun, sondern einfach nur, indem ich zeichnen lerne und besser werde darin. Ja. Sehr gut, um zynische, schlagfertige, komische, ungeschickte Roboter davon umgeben zu sein, ist es sicher intelligenter. Ja, auf jeden Fall. Vor allem ist es eine unabhängige, billigere Art und Weise, verrückte Geschichten zu verwirklichen. Und ich muss ehrlich sagen, das ist eigentlich, glaube ich, mein Hauptmotivationstrieb ist, verrückte Geschichten zu verwirklichen, die ich gerne erzählen möchte. Ja, das ist eigentlich der Haupt. Ja, ich kenne mich mit Comics ja fast gar nicht aus. Ich habe zwar mit 14 Mal Gaston, also vom Charleston Verlag, diesen belgische Comics gelesen und laut gelacht zur Verzweiflung meiner Familie. Aber das ist schon meine gesamte Comic-Geschichte. Du, Stefan, hast ja eine ein bisschen andere Beziehung zu Comics. Ja, ich habe eine libidinösere Beziehung zu Comics. Aber tatsächlich wollte ich jetzt noch ganz kurz einhaken bei verrückten Geschichten, die du erzählen möchtest. Das ist ja bei dir dann doch eher, das geht dann wirklich verrückt, nicht so sehr im Sinn von, wie Leute drauf sind und Handlungen, sondern das geht dann wirklich in den Science-Fiction- und Fantasy-Sinn. Ja, so. Genau. Das heißt, kann sein, dass ich mich jetzt in den Nesseln setze und als Nichtleser und oberflächlicher Rechercheur oute, aber warst nicht du der Mensch, der diesen netten Cthulhu-Band gemacht hat? Genau, das war eben, das hat geheißen Xoth, die unaussprechliche Stadt. Das war großartig. Oh, danke. Erzähl uns bitte nochmal davon. Ja, gerne. Ich muss vielleicht noch erwähnen, für die, die es nicht wissen, ich habe ja noch gar nicht so viel Comics veröffentlicht, sondern eben die zwei großen Projekte war eben das, Xoth, und ein Comic davor, das war Urbanity. Und ja, zu Xoth, dem Ganzen ist vorausgegangen, dass ich eine Diplomarbeit geschrieben habe über Howard Phillips Lovecraft. Jenen Autor, der den Cthulhu-Mythos Anfang des 20. Jahrhunderts ersonnen hat. Genau, ja. Und als Mensch fragwürdige Persönlichkeit, aber der Autor eben von diesen Romanen, die Unmöglichkeit menschlicher Wahrnehmung im Umgang mit dem völlig Fremden zum Thema haben. Genau, ja. Und, ne? Ja, genau. Also ich könnte ja über ihn mindestens 3 Stunden lang reden. Ja. Aber ja, du hast schon eine gute, kurze Zusammenfassung gegeben. Die Diplomarbeit hat sich insbesondere damit beschäftigt, wie die ganzen Monster und diese Städte, die er in seinen Geschichten beschreibt, die er immer in seinen Geschichten als unmöglich architektonisch verwinkelt und weiß ich nicht, mehr als unsere wahrnehmbaren Dimensionen, Farben, die in unserem Spektrum nicht existieren, Wesen, die verschwinden und wieder auftauchen, weil sie sich in, weiß ich nicht, hunderten Dimensionen bewegen. Und das hat mir immer so unglaublich gefallen, wenn ich seine Geschichten gelesen habe. Und dann habe ich mich gefragt, wie stellen Künstler das dar? Also weil den Lovecraft-Mythos gibt es ja visuell in ganz vielen Medien, vor allem in der amerikanischen Populärkultur. Und zum Unglück der Menschheit und des Internets auch in der japanischen. Ja, gut. Bin mir nicht ganz sicher, ob das der Lovecraft-Einfluss ist in der japanischen. Kannst du mir noch ganz kurz helfen? Ja. Also der hat einen Mythos kreiert. Ja. Das heißt, was ist das genau? Also ein eigenes Universum mit eigenen seine Regeln? Bücher, man könnte sagen, seine Bücher spielen alle in derselben, mit heutigen Begriffen, Continuity. Ja, aber er hat es nicht so geschrieben eigentlich. Ja. Es ist eigentlich eher so zusammengewoben worden von den späteren Fans. Okay. Da kennst du die dann schon besser. Da gibt es bestimmte Monster und die folgen bestimmte Gesetze. Ja, eigentlich folgen sie, glaube ich, überhaupt keinen Gesetzen. Und das macht sie zu Monstern. Das Interessante ist, ich meine, sie sind ja eigentlich gar keine Monster, sondern sie sind einfach im Vergleich zu Menschen so unglaublich mächtig, groß und dass sie gottgleich werden, aber nur im Vergleich zu uns. Okay. Ist das in einer Zeit, wo Superhelden noch nicht gängig waren? Nein, ich glaube, ich bin jetzt nicht sicher, wann Superman erfunden worden ist und Batman, ich muss das jetzt zugeben, aber ich glaube, dass das ein bisschen davor war, dass okay. er das alles gemacht hat. Er war stark beeinflusst von den wissenschaftlichen, also was Neuerungen, die stattgefunden haben in der Zeit, und er war gleichzeitig auch ein Atheist und war halt quasi davon überzeugt, dass die Menschen nichtig sind im Vergleich zum Universum und dass wir ignorante kleine Käfer sind sozusagen. Man sollte vielleicht auch noch hinzufügen, dass er, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, natürlich vom Chambers und von dem berühmten Buch King in Yellow beeinflusst war, genau, dass er jetzt ja. gerade eine neue Renaissance erfährt in der Rezeption durch die Serie True Detective. Genau. Und dann ist er auch sehr von Edgar Allan Poe beeinflusst worden und von vielen anderen Autoren der Fantastic Literature, zu der auch zum Beispiel Mary Shelley zählt mit Frankenstein. Ja. Wobei er eben der Einzige und Erste war, der die Schauerliteratur, wenn ich das richtig im Kopf habe, der die Schauerliteratur nicht benutzt hat, um Metapher zu sein für irgendein Ding im menschlichen Wesen und dem es nicht darum gegangen ist, die Conditio Humana auszuloten, sondern einfach nur, hey, wir sind solche kleinen Würsteln. Und ja, das, kann man eigentlich so sagen. Das Hirn ist, das menschliche Gehirn ist so fragil. Also der wirklich das als Hauptthema hatte und nicht als Bild, um was anderes darzustellen. So kommt mir der Unterschied zwischen Lovecraft und jetzt Poe, Shelley, Stoker ja. und so vor. Ja, wurscht. Ja, nein, das macht schon Sinn, ja. Oh Gott, darüber könnte ich noch so viel reden, ich muss mich gerade stoppen. Retour deswegen. Zu Xoth. Ja, nein, ich wollte eben nur noch sagen, die Diplomarbeit hat sich eben damit beschäftigt, wie die Unmöglichkeit dargestellt werden kann. Das war auch sehr interessant. Ich habe dafür Computerspiele gespielt, die auf Lovecraft basieren, Comics gelesen, Filme geschaut, ich habe mir einfach ganz viel visuelle Kunst angeschaut, war sehr interessant und bin eigentlich drauf gekommen, dass sehr wenig Künstler sich mit den unmöglichen Aspekten beschäftigt haben, sondern eher halt dann auf sehr klassisch horrorartige Weise Cthulhu und die ganzen Monster dargestellt haben. Cthulhu ist ein Charakter? Genau, Cthulhu ist so der Hauptcharakter, kann man so sagen. Das ist eben einer der wenigen Wesen, die auch Lovecraft selbst einmal ein bisschen skizziert hat. Und das ist eben so ein großes, grünes, meistens grünes Monster mit so einem Tentakelmund und gigantisch. Und jeder, der ihn sieht, fliegt um und stirbt durch Wahnsinn und so weiter. Und das ist halt ein sehr beliebter Charakter in der Populärkultur heutzutage auch. Also da gibt es auch eine süße kleine Plüschfigur und was weiß ich. Ich habe gedacht, die süße kleine Plüschfigur wäre nach Xoth entstanden. Achso, nein, die hat es schon lange vorher gegeben. Na, also. Jedenfalls, du hast diesen Comic Xoth gemacht, wo du diese Figuren ein bisschen vom hohen Sockel runtergeholt jetzt hast. Jetzt haben wir es wieder. Ja, genau. Das erste Projekt, das hat Xoth geheißen, die unmögliche Stadt. Weil ich weiß überhaupt nicht, wie ich auf Xoth gekommen bin. Ich glaube, es ist in irgendjemand, der Lovecraft verehrt hat und eine Geschichte basierend auf seine Geschichte geschrieben hat, Xoth erwähnt und dann habe ich das genommen. Und die Diplomarbeit war die Forschung für das Comic. Mhm. Und da war ja ein Teil der Diplomarbeit, war auch die visuelle Entwicklung des Comics. Mhm. Und danach war dann das Comic 66 Seiten, eine Geschichte von einem Menschen, einem Menschen namens Jakob, der in die unglaubliche Welt der Lovecraftischen Wesen gezogen wird, in eine Stadt, in einer anderen Dimension, in einer anderen Welt, wo sie alle leben, wo Cthulhu, Hydra, Nyarlathotep, Dagon und so weiter sind quasi dort die Götter unter den unteren Wesen des Lovecraft. Und er als Mensch, da war für mich damals ein großer Einfluss, muss ich zugeben, Monsters Inc. von Pixar, weil mir das so gefallen hat, die Idee, dass ein Mensch beängstigend ist für Monster. Also habe ich das so ähnlich gemacht, die umgekehrte Welt, der Mensch kommt in die Monsterwelt und sie drehen alle durch. Also die einen verehren Menschen als göttliche Wesen und glauben, sie haben irgendwelche Kräfte, die anderen haben Angst und wollen ihn umbringen und so weiter und so fort. Und das ist halt so die kurze Zusammenfassung. Er versucht dann zurück auf die Erde zu kommen und herauszufinden, warum er überhaupt dorthin gekommen ist. Das ist ein richtiges Comicbuch. Das ist nicht vergriffen oder dergleichen. Na, also ich habe noch welche zu Hause zum Beispiel und es gibt es auf Amazon. Also es ist bei Zwerchfell rausgekommen. Okay. Ja. Ich würde jetzt ja, es wird sich ja jetzt kurz ein Exkurs zu den Monstern, die sich vor den Menschen fürchten, anbieten und darüber nachzudenken, ob das als Idee der Popkultur nicht schon vor Monsters Inc. begonnen hat. Ob das nicht, mit eigentlich, also würde ich an der Stelle sagen, mit Buffy begonnen hat. Dass nicht So. Der wichtige Impuls Buffy war, also wenn man die beiden Medienprodukte vergleicht. Also der Josh Whedon, der Buffy geschrieben hat, war für mich immer eine Inspiration für die Erzählweise, obwohl ich mich jetzt nicht erinnern kann, dass die Idee selbst für mich ein Anstoß war aus Buffy, aber der Erzählstil gefällt mir sehr gut, finde ich super. Verwenden wir jetzt auch als Vorbild für das aktuelle Projekt, das gerade stattfindet. Und das heißt? The Pepper Chronicles. The Pepper Chronicles. Wer ist Pepper? Pepper Chronicles, Pepper steht in dem Fall nicht für eine Figur, sondern für wirklich Pfefferoni im Prinzip. Und warum Pfefferoni? Weil die Stadt, in der das alles spielt, in der dreht sich alles um Pfefferoni. Das ist jetzt nur die kurze Zusammenfassung, weil es ist eigentlich noch ein Work-in-Process-Title. Das heißt, der könnte sich noch ändern. Das heißt, wir wollen jetzt auch gar nichts drüber wissen oder dürfen nicht, weil... Doch, ihr dürft auf jeden Fall was drüber wissen. Ich mache gern Werbung dafür. Ich wollte nur noch einmal unterstreichen, dass der Titel keine mystische Bedeutung hat oder irgend sowas. Und das ist, es gibt im Internet ja auch ein paar Seiten davon. Gibt es zum Anschauen, ja. Zum Anschauen. Unter pepperchronicles.com. Mhm. So, jetzt müssten wir beginnen mitzuschreiben, welche Links wir auf die Seite setzen. Ich kann sie euch auch alle noch schicken, wenn ihr wollt. Das wäre natürlich super praktisch. Ja, bitte darum, genau. Ja, die Pepper Chronicles, ich habe sie ja mir angeschaut. Ich bin ja, also die Heldin hat mich sehr beeindruckt. Weil super. Ich habe das genannt, sie hat eine traumwandlerische Sicherheit im Umgang mit allen. Sie schaut gar nicht wirklich hin, wo sie hingeht, aber... Sicher. Ist eigentlich eine gute Beschreibung. Ich mache das Projekt zusammen mit zwei Freunden, mit der Rebecca, eine Freundin aus New York, und mit dem Daniel, das ist auch ein Freund aus New York. Er schreibt für uns und ich und die Rebecca machen die ganze Kunst. Und die Idee hat vor langer Zeit schon angefangen und wir haben die Idee, entwickeln wir eigentlich immer zu dritt. Und das ist eine Idee, die ich schon ewig habe von einer Figur. Und die, am Anfang wollte ich ja die Geschichte machen mit ihr als Hauptfigur in einem modernen New York, als Private Detective, der gegen Dämonen kämpft. John Constantine als Frau sozusagen. Und dann hat sich das Ganze entwickelt zu, eigentlich mag ich Fantasy viel lieber, in so Medieval Oriental Setting, und habe das Ganze umgelegt auf eine, wie sagt man auf Deutsch, ich weiß es nur auf Englisch, eine Watchwoman, also sozusagen City Guard Woman, in einem mittelalterlichen Fantasyland. Wohl einer gewürzhandelsorientierten Metropole. Ja, genau. Ich fange aber an in einer typischen Kaff, das Zark heißt, was übrigens sehr stark auf Graz beruht. Und dort wird sie eigentlich mehr oder weniger mit einem Trick weggelockt, weil die Leute es nicht mehr aushalten, dass sie so unglaublich gewissenhaft ihrer Pflicht nachgeht. Und das war beeinflusst ein bisschen von Hot Fuzz, diesem Film mit Simon Pegg. Der ist einer unserer Lieblingsfilme, und wir haben den immer so lustig gefunden, den Hauptcharakter, dieser Sergeant, wie hat er geheißen, Angel. Und der war immer so, der ist so unglaublich beflissen in seiner Arbeit, dass sie ihn versetzen in eine Kleinstadt. Und wir haben es umgekehrt gemacht, sie wird versetzt in eine Großstadt. Und dort wird sie mit einem Mordfall konfrontiert oder mit einer Serie von Morden. Aber wir haben da schon was typisch ist für Comics. Comics sind immer Zusammenarbeit. Das wird selten von einer einzelnen Person alles gemacht, oder? Na, ganz unterschiedlich. Ganz unterschiedlich. Ja. Gibt's also jemanden, in dem Fall hast du einen Textautor, zwei Zeichnerinnen. Dein erstes Comic hast du auch als Autor. So ja, auch ja. Text. Mhm. Da habe ich noch niemanden gekannt, mit dem ich gut zusammenarbeiten kann. Mhm. Das kommt halt auch erst mit der Zeit. Und die Arbeitaufteilung ist jetzt so, dass ich mache halt das meiste. Ich mache die Storyboards. Sprich, die ganz grobe Vorentwicklung, die bildnerische. Dann mache ich die Layouts. Das ist quasi der zweite Schritt nach den Storyboards, wo ich quasi die Seite schon genauer zeichne. Dann schicke ich das der Becky und sie macht die ganz genaue Reinzeichnung, korrigiert dabei Fehler, die ich gemacht habe, zeichnerische, anatomische Fehler und so, bringt ein bisschen von ihrem eigenen Stil rein. Dann schickt sie es mir zurück und ich mache die Farben. Und dann durch basierend auf dem Skript, das der Dan geschrieben hat. Vielleicht können wir da ein bisschen ins Detail gehen. Die Texte rein. So ein Storyboard, mit was malst du das? Die Storyboards male ich irrsinnig gerne einfach nur mit Filzstiften und Bleistift und Feinlinern. Das ist die Phase, die ist so unglaublich lose und die ist so die, weiß ich nicht, da muss ich total frei sein, dann kann ich nicht am Computer sitzen, das muss einfach am Schoß mit einem Zeichenblock passieren. Und da macht man auch noch keine Bilderrahmen drum oder so. Doch, weil schon. Im Storyboard geht es darum zu planen, wie genau das, nämlich wie ist die Seite aufgebaut. Mhm. Storyboard gibt es ja auch im Film. Dort wird geplant, also gibt es im Film und gibt es im Zeichentrickfilm und gibt es im Comicbereich und wahrscheinlich woanders auch noch in der Werbeindustrie und so weiter. Und da geht es wirklich um die visuelle Planung. Und deswegen sind die Figuren ganz ungenau gezeichnet, die sind nur so grob reingesetzt. Es geht wirklich nur darum, was passiert ungefähr und in welchem Tempo. Und beim Comics ist es in der Phase wichtig. Ist der Text da schon fertig, oder? Ja, der Text ist, da habe ich das Skript dann schon neben mir, wenn ich das mache. Okay. Es kann natürlich dann auch sein, dass sich der Text ein bisschen ändert, aber wenn es grob gleich bleibt, dann passt. Und jetzt sagst du es dann sozusagen, hast du bereits quasi die Festlegung von Seiten des Autors, Seite X, der und der Text und ungefähr das passiert? Genau, oder hast du einfach nur einen Text und du entscheidest, wie man den auf Seiten verteilt? Ja, das kommt auf den Autor an. Weil ich mache ja auch regelmäßig ein Webcomic für eine Seite namens Dorkly. Und das ist so ein Computerspiel-Webcomic immer. Und der schreibt zum Beispiel immer Panel 1, Panel 2, also Panel steht für jedes Bild. Und der schreibt das genau so, dass ich voll gut, eigentlich kann ich das super verwenden immer. Ich verstehe immer genau, was er meint. Und er kennt sich aus, er weiß, wie man für Comics schreibt. Und der Dan, der jetzt unsere Pepper Chronicles schreibt, für den ist es eigentlich zum ersten Mal, dass er für einen Comic schreibt. Und er schreibt eigentlich ein bisschen so wie für ein Theaterstück, so vom Stil her. Dass er halt Dialoge, die Person und dann den Dialog und dann schreibt er ungefähr, was passiert. Manchmal schreibt er dazu, in Klammer, man sieht gerade das. Aber im Großen und Ganzen obliegt es mir, dass ich entscheide, wie das dann aufgeteilt wird und so. Ich muss ihm dauernd sagen, bitte weniger Text. Das wird so lang, das Comic. Wir werden nie fertig. Letztendlich schreibt er dann immer so coole Szenen, die ich dann auch gar nicht rausschneiden will, aber die das Comic dann wieder um 10 Seiten verlängern und so. Mhm. Ihr habt ja zum Glück nicht den Druck, dass ihr monatlichen Seitenzahlen folgen müsst, wie jetzt. Nein, aber vielleicht wäre das gut, wenn wir den Druck hätten. Ich weiß es ja nicht, aber meine Kollegen sind leider, er ist in einem Fulltime-Job und sie studiert nebenbei Fulltime und das ist jetzt halt, man kann auch Leute, die freiwillig dir bei deinem Projekt helfen, jetzt auch nicht zu sehr unter Druck setzen. Das ist das Aber Problem. Ich wollte dann so, das Panel, das ist also ein Bild. Ein Bild im das Comic, ist genau. Immer rechteckig oder gibt es da unterschiedliche Formen von Panels? Es ist meistens rechteckig, kann man glaube ich sagen, aber nicht immer. Ist nicht Panel die eine Zeile von Bildern? Nein, Panel ist wirklich das eine Bild, auf einer Seite des Comics und zum Beispiel eine Seite hat 8 Panels oder 5 oder 6 oder je nachdem, wie viel es halt hat. Okay. Und man muss dazu sagen, dass das auch länderspezifisch unterschiedlich oft ist, wie die Panels angeordnet sind und wie sie, die Amerikaner machen oft auch ganz gerne so ganz unglaublich, so collagenartige Seiten fast. Ja, wo die Leserichtung schon wirklich auch zum Suchen ist, oder? Manchmal. Ja. Und die franco-belgische Comic-Szene, die auch eine sehr starke Comic-Szene ist, hat einen sehr, sage ich, direkten Erzählstil oft, wo die Panels eigentlich immer so Reihe sind, so in die Richtung. Ja. Wo es dann natürlich eine besonders große Wirkung entfaltet, wenn man zum Beispiel den Asterix bei den Teutonen oder bei den Goten heißt, umblättert und auf eine doppelseitige, auf eine Doppelseite vom Schlachtplan blickt. Das, ist immer kommt schön, dann umso heftiger. Überhaupt einfach ganze Seiten plötzlich zu verwenden. Und die Japaner machen es so ähnlich wie die Amerikaner. Vor allem liest man von hinten nach vorn. Daran erinnert man sich nicht immer. Aber ich lese nicht viele japanische Comics. Aber okay. Also vor allem ist dort das Schwarz-Weiß-Comic sehr stark. Also diese Raster, Halbtöne für die Schatten. Und super. Was weiß ich, dann machen wir noch kurz weiter. Ja, Storyboard haben wir. Ja. Dann kommt. Genau, dann schicke ich die, also wir haben eine Facebook-Gruppe, die privat ist, ich poste sie dort, dann sagen beide, cool, passt oder nicht, haben vielleicht noch Änderungen und das funktioniert übrigens super mit der Facebook-Gruppe, diese internationale Zusammenarbeit sozusagen. Und dann mache ich einfach vom Storyboard eine genauere Version, wo ich vielleicht noch ein paar kleine Änderungen im Layout mache oder so. Und mit welchen Werkzeugen diesmal? Und ganz gemischt, manchmal mit Bleistift und Papier einscannen und manchmal digital mit einem Tablet halt, also mit einem Stift und, also das weiß ich nicht, wie ich das erklären soll. Da kommen Sprechblasen, das alles auch schon rein. Also ich tue den Text immer schon reinmontieren, damit ich weiß, wie viel Platz der wegnimmt. Mhm. Weil dann muss man keinen lästigen Hintergrund zeichnen, dort, wo eine große Sprechblase ist. Also. Heißt das aber tatsächlich, dass du auch letterst oder ist das dann nur mal für dich? Und nein, lettern mache ich dann auch. Ich kopiere es einfach. Ich kopiere es aus dem Skript raus und tue es schon mal rein und. Okay. Ja, und dann macht die Becky eben die Tuschezeichnung. Die Tuschezeichnung macht sie digital, also sie tuscht digital. Okay, dann sind die Panels fertig, die sind, also die, du hast im Wesentlichen die Charaktere schon mit Details und Hintergrund gezeichnet. Genau. Das ist noch nicht in Farbe, oder wie? Genau, und die Farbe kommt dann, die mache ich dann wieder, weil ich einfach mit Kolorieren sehr viel Erfahrung habe. Mhm. Und das mache ich auch digital. Und die Tuschezeichnung, also das Tuschen, also das hätte man früher vielleicht mit Pergamentpapier gemacht oder wie? Oder? Nein, einfach mit, jeder tuscht anders, aber Pinselstifte, Pinsel, Tuschestifte, was auch immer, Feinliner. Ich habe also sehr lange mit Feinliner. Das heißt, Schattierungen kommen auch schon vor? Oder kommt auf den Stil an. Kommt auf den Stil an. Aber unsere Schatten passieren alle in der Farbphase sozusagen. Okay. Die mache ich alle mit so einem, das ist ein eigener Prozess, den ich entwickelt habe, der dem Ganzen das Aussehen von so, ich weiß nicht, wenn jemand japanische Zeichentrickfilme kennt, diese Schatten sind dort oft solche großen Flächen, die eine dunkle Version der Farbe sind. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Ja. Das genau, und das ist dieser Zeichentrickstil, Zeichentrick-Look sozusagen. Zeichentrickfilme haben diesen Look oft, ja. Mhm. Und den verwende ich gerne in Comics. Okay. Mhm. So okay. Große, flächige Schatten. In farbige Schatten sozusagen. Okay, also du scannst deine Zeichnung ein und dann wird die getuscht am Computer und das ist dann, am Computer ist interessant, das wären dann relativ schnell wahrscheinlich ziemlich große Bilder, also Pixelbilder, oder? Ja, genau, also wir arbeiten in Photoshop, das ist pixelbasierend und ja, das ist oft ziemlich groß. Das sind dann gleich mal so 2 GB pro Seite oder was? Oder? Na, so viel nicht. Aber 100 Megabyte oder irgend sowas. Okay. Ja. Gut, das kommt zurück und dann wird koloriert. Und genau. Sehr schön. Ja. Habt ihr für dieses Projekt jetzt, das ist kein Webcomic, wie ich annehme, weil du ja gesagt hast, du machst dann noch den Webcomic extra. Ja. Habt ihr für dieses Projekt schon einen Verlag oder sucht ihr überhaupt oder macht ihr das erstmal nur als Portfolio-Ding? Also wir haben ein bisschen schon drüber geredet, aber nicht viel, weil wir ich glaube, wir wollten einfach mal näher ans Fertigwerden kommen, bevor wir das genauer behandeln. Aber die Idee, die im Raum stehen, sind, wir sind für beides offen, für Verlag und für Online-Publizieren. Auch für Kickstarter sind wir offen, also quasi sozusagen Crowdfunding. Wobei ich da eher zögerlich bin bei der ganzen Geschichte. Da darf man nicht scheitern. Ich weiß, also ich kenne ja, aber es wäre unwahrscheinlich, würde ich mal behaupten. Ich glaube nur, dass eine Möglichkeit bestünde, dass es funktioniert, weil ich durch die T-Shirt-Geschichte schon eine große Fanbase, also eine Fanbase im Internet habe. Und ich glaube, beim Kickstarter ist das ein wichtiger Bestandteil. Und ich kenne auch viele Leute, die im Internet eine Fanbase haben. Und deswegen könnte es klappen. Aber ich bin nicht jetzt überoptimistisch, dass ich jetzt sage, ja, kein Problem, wir finanzieren das durch Kickstarter und so weiter. Ich bin da eher ein bisschen, ich will das genau planen. Ich glaube, also in Deutschland wird vielleicht mein alter Verlag, der Xoth publiziert hat, wieder sehr, sehr interessiert sein an sowas, hoffe ich halt. Und für den englischsprachigen Raum, ja, entweder Verlag oder Crowdfunding, schauen wir mal. Ja, wenn es im deutschsprachigen einmal als Verlag im Verlag erschienen ist, geht ja dann vielleicht mal ein Übersetzungsthema. Ja, voll. Außerdem bin ich offen dafür, dass wir auch, sagen wir mal, die Hälfte wirklich gratis online publizieren. Mhm. Einfach nur als Teaser sozusagen. Das ist aber gemein, genau die Hälfte. Das ist richtig. Ja, oder bis zum ersten Mord halt. Ein Drittel. Ja, gute Sache. Ja. Zum ersten Mord, nur dass ihr es wisst. Ja, ja. Da gibt es mehr als einen. Ich würde dann ganz gern noch über ein paar Bücher sprechen, die ja, wir mitgebracht haben. Tatsächlich, ich auch. Aber ja. Ich würde ganz gern noch einmal beim Warum und Wozu und dem Künstler gesamtkünstlerischen Aspekt kurz einhaken. Comic wäre ja sozusagen die Kunstform, die am nächsten an dem dran ist, was wir betrieben haben als Menschheit an der Schwelle zum geschriebenen Wort. Also wenn du irgendwelche Tontafeln und Rollsiegel aus dem Sumererreich oder irgendwelche Hieroglyphen aus den Pyramiden hast, hast du sequentielle Bilder, die eine Handlung darstellen und die sogar im Einzelnen so ein paar Details aufweisen, die heute wieder Comics aufweisen seit ungefähr 60 Jahren. Ich denke jetzt an so übersteigerte Perspektiven, die nicht realistisch sind, in Anführungszeichen, sondern die sowas sind wie Bedeutungsperspektiven und so. Das hast gerade im Mainstream-Comic hast du das ja auch wieder. Mhm. Was irgendwie, wo mir vorkommt, so die letzten 100 Jahre hast du diese Form von Erzählung, die eine Zeit lang halt nur für Kinder oder für Kinder und Idioten angeschrieben war und sich davon zum Glück wegbewegt hat, dass wir da quasi wieder etwas wiederentdeckt haben, was ganz am Anfang der Geschichte bei uns war. Mhm. Ich wollte diesen Gedanken jetzt mal hier in den Raum stellen und mal schauen, ob irgendwer anderer was mit diesem Gedanken machen will, und wenn nicht, dann gehen wir weiter zum nächsten. Mit dem Gedanken, dass das schon so lange existiert? Ja, oder? Dass da irgendwas passiert sein muss, dass wir jetzt wieder zu dieser Art zu erzählen zurückkehren. Oder? Ach so. Weil Comics sich ja irgendwie in den letzten 50 Jahren dann doch merklich emanzipiert hat. Ja. Ja, also wie hat das alles angefangen? Mit Wilhelm Busch, glaube ich, dass sich das alles wieder so etabliert hat. Und dann, also ich kann jetzt natürlich nur meine Vermutung sagen, basierend auf über Sachen, die ich weiß, wie zum Beispiel, dass, ich glaube, dass die Printmedien und die Entwicklung in der Printindustrie sehr stark dazu beitragen hat, dass die Leute in ihrem künstlerischen Prozess befreit und weitergetrieben worden sind. Und mit dem, dass die Welt immer mehr eine globale Village geworden ist, eben sozusagen immer mehr zusammengewachsen ist durch die Kommunikationsmöglichkeiten. Und dadurch wiederum sind immer mehr Menschen mit immer mehr Geschichten konfrontiert worden. Also, und dann braucht es auch formal einen gemeinsamen Nenner sozusagen, der immer schon bei uns war. Bitte? Und dann bräuchte es quasi formal einen gemeinsamen Nenner, der immer schon bei uns war. So, dann hast du wieder die Comicform, dann hast du zum Beispiel, keine Ahnung, Little Nemo, Winsor McCay, 1904, 5. Ja, und die Superhelden vor allem, die waren ja in Amerika eine, sag ich mal, Ausgeburt der, glaube ich, Kriegsgeneration und so weiter, weil das halt die unschlagbaren, starken Figuren waren, die vor allem Superman halt, die den Kommunisten und den Nazis die Stirn geboten haben und so weiter. Man darf aber nicht vergessen, dass sich gleichzeitig ja auch in anderen Ländern Comic-Szenen entwickelt haben, vor allem in Frankreich, Belgien und in Japan. Über Japan weiß ich nicht so viel, aber ich glaube, das war immer eine stark bildnerische Kultur, wenn ich mich nicht irre. Und auch eine sehr starke grafische bildnerische Kultur, also mit so einem grafischen Stil einfach. Und ich glaube, in Frankreich war das deswegen, ich bin jetzt nicht sicher, ich glaube, dass die amerikanischen Comics verboten worden sind während der Kriegszeit und sie dann ihre eigene Comic-Kultur entwickelt haben dadurch. Oder okay. Angetrieben worden sind dadurch. Okay. Und wie gesagt, noch einmal, durch diese starke Verbesserung in den Printmedien hat es und man muss. Der Offset-Druck im Wesentlichen, also die fotolithografische wahrscheinlich, Methode vielleicht sogar. Ja, und dazu muss man noch sagen, dass ja davor schon in Amerika stark waren die sogenannten Pulp-Magazine. Und die Penny Dreadfuls, das sind diese Billigmagazine gewesen mit Science-Fiction- und Fantasy-Geschichten und Horror-Geschichten, die immer gelebt haben stark durch eine Illustration auf der Coverseite. Was eine Tradition ist, die jetzt ja wieder in die Comics hineingeht, über zum Beispiel jetzt die Arbeit von Alan Moore mit, wie heißen sie, League of the Extraordinary Gentlemen, der ja auch versucht, das wieder zu kopieren, diese Art Stil, von Heftung. Ich komme langsam ein bisschen durcheinander. Wir versuchen gerade ein bisschen zu spekulieren über den Beginn der Comics. Oder den wieder aufblühen. Aber sie waren ja davor nie wirklich Comics. Davor waren sie sequenzielle Geschichten. Sie waren Comics wenn man das Ganze sehr verallgemeinert. Also wir denken jetzt an ägyptische Grabkammern. Ja, oder schon Steinzeit-Höhlenmalereien eigentlich. Die sind ja wirklich schön zum Teil. Ja, ja, wobei da können wir nicht sicher sagen, dass es sich um das Erzählen von Geschichten handelt. Ja, aber wahrscheinlich, oder? Bei den Pharaonengräbern können wir sagen, hier ist der Pharao, da ist der erschlagene Feind, Geschichte. Aber die Geschichten müssen ja nicht wirklich passiert sein, es kann ja auch eine Fantasie. Ja, klar. Oder ein Traum gewesen sein, den ein Steinzeitmensch gehabt hat oder was auch immer. Tatsächlich hast du ja aber immer, sagen wir über die letzten 1500 Jahre, wenn du viele Leute erreichen wolltest, eine Kombination von Text und Bild, mhm, und wenn du was erzählen wolltest, wo du dir sicher sein wolltest, dass die einfachen Leute es mitkriegen, Sequenzen von Bildern verwendet. Siehe gotische Kathedralen mit, mhm, ihren Bildern. Stimmt, ja. Oder Renaissance mit ihren Bildern, gotische Kathedralen mit ihren, ja, Reliefen. In ein paar sehr alten religiösen, mittelalterlichen Bildern gibt es ja sogar Sprechblasen manchmal. Ja. Das ist ganz lustig. So die Spruchbänder, die aus dem Mund kommen. So. Genau. Ja. Ah, die Sprechbänder sind auch, schön. Das, ja. Und dann hast du ja natürlich die veränderten Arbeitsweisen, auf die du dich schon bezogen hast, wo du, ja, meintest, vielleicht wäre es ja gut, wenn man den Druck hätte, den man denn in so Mainstream-Comics gibt, ja, den Veröffentlichungsdruck, dass erst so, durch, ja, diesen Druck jeden Sonntag braucht diese Zeitung an dieser Stelle so viel Quadratzentimeter gefüllt mit Bildern, die Leute wiedererkennen, dass erst durch diesen Druck wieder sowas entstanden ist wie industrielle Produktion von Comics. Ja, wahrscheinlich. Ich glaube auch, dass, ja eben, ich glaube, das ist auch übrigens das erste Mal, dass der Begriff Comic wirklich auftaucht ist, glaube ich, in Verbindung mit Printmedien. Ja. Jetzt, also mit Zeitungen und das waren zuerst Einlagen in die Zeitungen, soweit ich weiß. Und sie waren auch, wie der Name da schon sagt, komisch. Sie waren komisch, aber sie waren humormäßig für Erwachsene geschrieben. Mhm. Immer. Also am Anfang waren es nur Erwachsenen-Comics. Das heißt, Little Nemo in Slumberland war für Erwachsene? War eigentlich für Erwachsene, ja. Okay. Ja. Little Nemo ist ein Zeitungscomic. Das ist ein Zeitungscomic aus der New York Times vom Anfang des 20. Jahrhunderts. Ich kann mir vorstellen, dass Eltern das ihren Kindern vielleicht vorgelesen haben und so weiter. Aber so, es hat eigentlich nicht für Kinder angefangen. So. Also es hat auch eigentlich... Es war eigentlich immer für ein älteres Publikum. Okay. Kindercomics, Hellboy sind das später kommen. Mhm. Aber vielleicht kann man wirklich sozusagen die Emanzipation der Comics auch als eigenständiges Geschichtenerzählmedium für auch komplexere Geschichten. Ja. Heute steht für mich ja dafür dieses richtige Comicbuch. Ja, das, was viele gerne Graphic Novel nennen. Damit sie nicht sagen müssen, sie lesen Comics, weil Comics sind ja noch immer was angeblich für Pubertierende. Ja, mit dem Vorurteil muss man öfters kämpfen. Ich kann mich erinnern, wie ich 16, 17 war und Comics gelesen habe, habe ich die mich oft verteidigen müssen, dass ich Comics lese. Also so dieses, aber das ist doch was für Kinder, habe ich wirklich oft hören müssen. Das hat mich dann wirklich schon ziemlich sauer gemacht irgendwann mal. Ich habe auch eins meiner ersten Lieblingscomics mit. Das ist von Matt Groening, dem Simpsons. Genau, der Typ, der die Simpsons erfunden hat, der Matt Groening, vor den Simpsons kam The Huge Book of Hell und andere Comic-Serien, die er gemacht hat. Und das ist überhaupt nichts für Kinder, das ist tiefstes, zynische Sozialkritik. Magst du das kurz ein bisschen beschreiben? Halt's mal bitte ins Mikrofon, dass man es anschauen kann. es ist so lange her, dass ich es angeschaut habe, aber es hat mich extrem beeinflusst. Es war immer... Ich will es euch sagen, zwei der Hauptfiguren heißen Akbar und Akbar und sind Zwillinge und haben diese komische Hassliebe miteinander, die sie auch regelmäßig ausdrücken. Er macht sich regelmäßig über die Republikaner lustig in dem Comic. Es geht oft um diesen kleinen Hasen, einen jungen Hasen namens Bongo, der dauernd vom Leben enttäuscht wird und in seinem Enthusiasmus fürs Leben dauernd von zynischen Erwachsenen unterbrochen wird. Es sind so irgendwie... Lisa. Es sind so komische, zynische Werbungen für Produkte, die es gar nicht gibt und die ein Statement an die Gesellschaft sind auch. Ich weiß nicht, wie ich... Matt Groening, The Complete Book of Hell oder so. Also man müsste mal sagen, es ist in Schwarz-Weiß. The Huge Book of Hell. Genau. Und er hat mich extrem beeinflusst, wie ich 16 war. Man muss schon auch sagen, das Cover ist eine Mischung aus, wie heißen die noch? Simpsons. Bei den Simpsons, die Itchy und Scratchy. Itchy und Scratchy und den Simpsons, sozusagen der Stil. Wow. Tatsächlich halte ich es für wenig sinnführend, wenn wir jetzt das Aussehen von Comics in einem akustischen Medium genau beschreiben. Ja, dann, ich wollte es nur erwähnen, weil inhaltlich, was drin passiert, finde ich total spannend. Ich wollte jetzt nur verhindern, dass wir anfangen zu beschreiben, wie die Strichmännchen aussehen. Ich wollte nur eben sagen, dass mich das sehr beeinflusst hat, wie ich 16 war und dass ich aber in der Zeit oft gehört habe, das ist ja was für Kinder. Und tatsächlich ist es das überhaupt nicht und selbst die Simpsons, kann man ja auch sagen, sind eigentlich nicht für Kinder. Wobei man auch sagen muss, selbst wenn diese Aussage mich regelmäßig ein bisschen sauer gemacht hat, gleichzeitig kann man auch sagen, das ist eine der Superkräfte von Comics, ist, dass sie unterschätzt werden. Und dass sie deswegen in Zeiten von Unterdrückung, in den Zeiten von Repression und so weiter, sehr viel durchgekommen sind, mit dem andere Medien nicht durchgekommen sind. Da frage ich mich natürlich, ob das heute noch so ist, und dazu müsste man dann aber wirklich irgendwann im Mainstream-Comic heute noch ankommen, aber ich bin mir nämlich eigentlich fast sicher, dass das nicht mehr so ist. Wenn man zum Beispiel die Politik von den zwei großen Verlagen für Superhelden-Comics von DC und Marvel in Bezug auf das Beziehungs- und Liebesleben ihrer Helden anschaut, merkt man, dass sie gesellschaftlich schon zum Teil eher so halbfeige Positionen einnehmen. Da kannst du mir mehr erzählen, weil da bin ich nicht sehr aktuell informiert. Okay, also dann sagen wir nochmal schnell den Titel von dem Buch, The Huge Book of Hell, genau, bei Matt Groening. Was dich beeinflusst hat. Was ist das Hölleartige dran eigentlich? Nur so als noch? Ich glaube, das Leben, vor allem das Leben dieser Figuren, vor allem des kleinen Hasen im Vergleich, also seine Ansicht an die Welt wird zerstört. Und das würdest du sagen, das zählt eben nicht als Spielzeug, sondern das zählt als, ist schon als emanzipiertes, eigenständige Kunstform damals, das steht ein bisschen dafür auch, oder es ist für Erwachsene, es ist ein ganzes Buch, also es hat fast, eigene Welt. Von 1997, ist das die Erstauflage? First published in Penguin Books 1997. Irgendeines dieser Worte war ja kein Englisch. Aber das ist jetzt da keine Novel oder ist das eine? Oder sind das mehrere Strips? Es gibt mehrere Bücher. Nein, ich meine, das ist eindeutig keine Graphic Novel. Das ist eindeutig eine Serie von Cartoons. Eine Serie von Comic Strips sozusagen. Eine Serie von Comic Strips. Aber ungefähr um das Ende der 80er, Anfang der 90er hat es ja diesen neuen Begriff gegeben. Graphic Novel, die sich zuerst auf die Arbeiten von so Leuten wie Alan Moore und Neil Gaiman bezogen hat. Ja. Es sei denn, ich bin jetzt unschlau und du sagst mir, nein, das stimmt nicht, da gab es noch diesen Autor. Nein, das ist schon ein ganz guter, ergibt sich noch andere, aber das ist schon mal eine gute Zusammenfassung. Ja. Und das waren so die ersten, wo man begonnen hat, wenn ich Comics zuzutrauen, komplexere Geschichten zu erzählen und da gab es da diese verschiedenen Ansätze, wie man sich jetzt von dem Superhelden-Schmuddel wenn man mit dem Superhelden-Schmuddel der Vergangenheit umgeht, entweder bewusster zu stehen und meta-selbstreferenziellen Augenzwinkerschmuddel machen mit erwachsenen Zwischentönen oder die Superhelden neu und erwachsen erzählen. Da wäre für mich das paradigmatische Büchlein Black Orchid. Das war so ein Swamp Thing Origin Story Ding. Okay, ist aus dem Swamp Thing Universum, ist aber nicht Swamp Thing. Ja. Okay, und dann natürlich die Batman-Geschichte, oder? Wie hat es geheißen? Batman von Frank Miller? Ja, das war Frank Miller und das war wirklich, ich mag über diesen Menschen nicht mehr reden, er geht mir so auf die Nerven. Aber dieses Buch war gut. Mal ganz kurz nochmal. Retour. Zurückrudern. Also die Comic, wir sagen, also die ernsthaften Grafiknovels 80er Jahre. Späte 80er, frühe 90er. 80er Jahre. Alan Moore. Superhelden-Comics hat schon 50 Jahre gegeben oder 30. Oder Superhelden-Comics ist ja jetzt nur die Spitze des Eisbergs. Es hat ja auch viele Horror-Comics gegeben und Science-Fiction und Fantasy, alles Mögliche hat es gegeben. Und die sind auch Cartoons in Büchern, in Serien rauskommen. In Serien, in Heften. Und du hast im Wesentlichen zwei große Verlage, die halt den Markt dominiert haben. Und Comic ist, das halte ich an Comic so interessant, dass Comic zu den Medien gehört, wo die Marktsituation für den Mainstream ganz stark den innerästhetischen Diskurs beeinflusst, was wirklich passiert, was gedacht, was gezeigt werden kann. Ach so, weil man so direkt darauf reagieren kann. Viel stärker und auch weil die Fanbase viel stärker an dieser Serie und jener Serie hängt, die Geld bringt und so. Vielleicht sollte man auch erwähnen, dass in den 50er, 60er Jahren auch starke Zensur aufgetaucht ist einmal für längere Zeit. Wo dann zum Beispiel Batman und Robin als zu schwul galten, als zu potenziell der Schwulität verdächtig und deswegen haben sie eine Tante ins Haus gekriegt. Oh mein Gott, ja. Für einige. Ich glaube, es ist gewissen Charakteren sind einfach ist einfach mehr Kleidung angezogen worden und Böses hat nicht mehr gewinnen dürfen, das Böse hat verlieren müssen. Klar, Homosexualität war natürlich verbannt aus den Comics und diese Verlage haben sich dann freiwillig dieser sogenannten Comics Code Authority unterziehen können und haben dann den Stempel gekriegt, bewilligt, wenn sie alle Auflagen befolgt haben. Was da dann sozusagen das Eingeständnis war, wir versuchen uns an Jugendliche zu richten. Und das wäre eben, da würde ich glauben, dass ab dem Moment das vorbei war mit der subversiven Power. Okay. Dass ab dem Moment die Comics schon als Propaganda-Instrument. Zumindest für eine Zeit lang, ja. Hm. Tatsächlich weiß ich auch nicht, also das mit dem den Figuren extra ein bisschen mehr Gewand anziehen, wenn ich mir anschaue, was so in den letzten 10 Jahren an Superheldinnen dargestellt wird. Kampfbikinis? Ja, denke ich mir, das wäre manchmal vielleicht nicht schlecht. Ja, wobei man natürlich, das ist vielleicht ein richtiger Moment, um zu unterstreichen, dass das Comic ein Medium ist wie jedes andere und für viele unterschiedliche Erzählungen benutzt werden kann. Und genauso wie in vielen wird es auch für Schmuddel und für Trash und für B-Movie-artige Stories benutzt. Und genauso wird es aber auch für sehr ernste, klare, also ernste Erwachsenengeschichten benutzt. Also es ist, es ist einfach was ich noch erwähnen will. Es ist immer irgendwas, was, ja, es gibt sehr viele cartoonige, lustige Comics. Aber heutzutage ist es so, dass es genau so ein Medium ist wie das Buch oder der Film. Es wird einfach benutzt als Erzählform. Und was erzählt wird, ist ganz, ganz unterschiedlich. Und man hat sich eben ein bisschen emanzipiert. Also ich weiß nicht, ich kann das eben nur als Leser, als Käufer von Heften und Büchern sehen und habe keinen Einblick in die Industrie. Also sicher weniger als du. Und mir kommt vor, dass es noch immer so ist, dass das Paradigma das monatlich erscheinende Heft ist. Und dass auch Bücher, die das alles erfüllen, die als Graphic Novel dann im Regal stehen, in Hardcover, irgendwo im Hintergrund noch die Einteilung in diese, was sind es, 24 Seiten oder was auch immer, 30 Seiten haben. Also dass diesen Bogen, was ein Heft wäre, dass das noch immer da ist, kommt mir schon vor. Okay, das ist interessant. Ich weiß nicht, das war eine Frage an dich, ob das so ist. Ich kann mir vorstellen, dass es gewisse Sachen gibt, die Comiczeichner unterbewusst befolgen. Und manchmal gibt es wahrscheinlich auch Vorgaben vom Verlag wegen Druck und Seitenanzahl. Aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass vor allem es gibt ja jetzt wirklich den großen Art-Comic-Sektor sozusagen, wo wirklich oft nur ein Comic rauskommt, das in unterschiedlichsten Formaten und in unterschiedlichsten Seitenzahl. Jetzt fallen mir überhaupt keine Namen ein, weil ich gerade ein Blackout habe. Greg Thompson, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, ist einer dieser Namen. Und Edda Strobel. Genau, es gibt ja auch den österreichischen Raum, das ist klar. Aber noch einmal, das ist, glaube ich, inzwischen hat sich das zum Teil auch befreit ein bisschen. Man muss noch mal sagen, im amerikanischen Raum ist das Ganze noch mal ein bisschen anders als im europäischen, weil da ist diese ganze, zweiwöchentlich kommen oft Sachen raus, noch immer von Superhelden ganz viel, noch immer in diesen dünnen Heften, die leicht auseinanderfallen. Und da ist dieser Art-Comic-Sektor eher kleiner, aber er ist auch da. Aber entschuldige, das ist jetzt genau, ich weiß nicht, wie ich das jetzt. Da fragt jetzt wirklich das europäische Ohrwaschel, das diese Heftchen konsumiert. Ja. Also in den Katalogen habe ich immer monatlich Neuerscheinungen. Wenn du sagst, zweiwöchig, ist dann wirklich was anders über dem Teich, oder? Das war jetzt nur, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil ich kenne die Kataloge nicht und ich folge dem Comicmarkt schon seit längerer Zeit nicht mehr. Und als ich ihm auch gefolgt bin, bin ich ihm nicht über Kataloge gefolgt, sondern meistens bin ich auf Comicfestivals zu den Standeln hingegangen, hab sie mir durchgeschaut, hab irgendwas, was mir gefallen hat, gekauft. Meistens das Paperback, nicht das einzelne Heftel, weil die einzelnen Heftel mag ich nicht so gern. Die fliegen so leicht auseinander und man kriegt die Nummern nicht mehr richtig. Und dann habe ich mir meistens die restlichen Paperpacks im Laufe der nächsten Monate gekauft. Und so bin ich dann auf meine Lieblingscomics gekommen. Also es hat sich nie durch dieses Katalogwesen. Zwei Anmerkungen. Anmerkung 1, es gibt die perfide Strategie von bösen Verlagen, dass sie einzelne Hefte aus einem Run, aus einer Serie, nicht ins Paperback tun, weil das irgendwie kontroversiell ist. Und das findet man nur raus, wenn man dann suchen geht. Das ist John Constantine widerfahren. Okay. Das ist Batwoman und Batman und ihnen allen schon widerfahren, aber bei John Constantine hat es mich geschmerzt. Okay, aber, ja, gut, wenn es einen dann zum ersten Mal trifft, gell? Ja, sozusagen. Jedenfalls, das war die eine Anmerkung und das andere ist die Frage, welche sind denn nun diese Lieblingscomics? Hey, juhu, ich rede über meine Lieblingscomics. Ja, also nach Matt Groenings Comics kamen dann die ersten amerikanischen Comics und das war dann, meine erste große Liebe war Transmetropolitan von Warren Ellis und Derek Robertson. Und Transmetropolitan erzählt die Geschichte von einem von einem Journalist in einer abartigen, futuristischen Stadt, die auch namentlich nie genannt wird, glaube ich. Aber es könnte New York sein, glaube ich. Und diese Stadt ist so pervertiert, also die Politik, die Religion, die Drogen, die Krankheiten, alles ist so überdrüber dystopisch, dass der Hauptcharakter Spider Jerusalem eigentlich die normalste Figur in dieser Welt ist, obwohl er ein komplettes Arschloch ist. Und ich glaube, er nimmt 500 verschiedene Drogen, er beschimpft Politiker bis aufs Übelste, er hat eine Waffe, mit denen er Leute dazu bringen kann, dass sie sich anscheißen können. So eine Pistole, die irgendwie die Gedärme in Unruhe bringt sozusagen. Ja. Und er ist ja, glaube ich, er basiert sehr stark auf Hunter S. Thompson, dem Journalisten aus unserer Welt. Ja, das war einer der ersten Leben und das war für mich so cool, weil da waren immer so coole Bilder von Stadtszenen, wo er irgendwie auf der Straße geht und im Hintergrund waren so viele Details, wie die Werbungen waren irgendwie, ich weiß nicht, esst Menschenfleisch, Babyrobbenaugen und was weiß ich alles. Und er, und keine Ahnung, irgendwo in einer Seitenstraße im Hintergrund sieht man irgendeine alienartige Prostituierte oder und es waren überall, man hat überall kleine Details finden können. Und da, damals habe ich, glaube ich, auch abgezeichnet und habe das so mögen, so Straßenszenen zu zeichnen. Das ist ja, entschuldige bitte jetzt. Ein richtiges Comic in vollen Farben und mit diesen seltsamen dunklen Stimmungen, wo, also wirklich, da kommen selten sonnige Tage vor, offenbar. Ich glaube schon, aber oder? Selbst die sonnigen Tage haben halt viel Dreck und Scheiße. Es gibt auf der schönen Seite TV Tropes, gibt es irgendwo den Vermerk, Cyberpunk with a Chance of Rain. Mit dem Hinweis, dass in Cyberpunk-Texten und Transmetropolitan kann man im weitesten Sinne darunter subsumieren, quasi immer schlechtes Wetter zu herrschen pflegt. Ja, und Fear and Loathing in Las Vegas kann man, glaube ich, auch ganz gut vergleichen mit manchen Szenen, die darin vorkommen. Ja, und ich habe übrigens den Zeichner mit 16 getroffen auf einem Comic-Festival. Und der hat mein Portfolio angeschaut, hat mir echt ein paar nette Worte mitgegeben und das hat mich noch einmal ordentlich motiviert. Also der Derek Robertson, der Zeichner, war quasi, ich habe ihn, also der war ein unglaubliches Erlebnis. Das war eines dieser bestätigenden Erlebnisse, um weiterzugehen in die richtige Richtung oder die Richtung, die halt die Leidenschaft auch vertritt. Und ja, das war eins der Lieblingscomics und dann muss ich noch ein paar Namen erwähnen. Meine Lieblingsautor, damals war Vertigo, das ist ein Sublabel von DC Comics. Das war ein Sublabel, sie haben es eingestellt. Ah, ich weiß ja, das hat alles nicht mehr so gut funktioniert. Aber eben damals in den späten 90er Jahren, da war ich so 16, 17 rum, haben sie echt coole Comics rausgegeben. Und da war eben Transmetropolitan dabei. Und dann war da auch dabei von Grant Morrison, The Invisibles war da dabei. Das war ein... Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Der beste Comic überhaupt. Ja, ich habe die Hälfte nicht verstanden, das sage ich jetzt ehrlich. Weil da waren so viele Hinweise auf Science-Fiction-Literatur, auf Verschwörungstheoretische, auf, weiß ich nicht, was alles war. 60er, Lovecraft, Aleister 60, Crowley, Illuminati. 60er, 70er Jahre Filmschaffen. Ja. Philip K. Dick. 20 Ebenen von Metaphern. Groß, also viel Esoterik war auch drinnen und was weiß ich alles, aber es war unglaublich beeinflussend für mich im Sinne von. Gut vergleichbar mit Illuminatus und es ist. Die Illuminatus-Trilogie, genau. Ja. Von Robert Shear und Robert Anton Wilson. Nicht das von Dan Brown. Die gibt es auch als Graphic Novel? Nein, aber das wäre, das wäre sozusagen die Übersetzung von ähnlichen Ideen. Ich finde diesen Schluss von den Visibles. Den magst du aber nicht sagen, oder? Auf einem Podcast. Ich meine nur den Satz, diesen wunderschönen Satz: is no substitute for the real thing. Also an das kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ist dieser letzte Satz, okay, wo er sagt, and a bullet in the right place, und du glaubst, du weißt, was kommt, du blätterst um, is no substitute for the real thing. Okay, ich hoffe, ich kaufe niemand, der das hört, will das noch lesen. Aber nein, das, ich finde nicht, ist also nicht in dem Fall, Spoiler, ist der Weg das Ziel. Ja, also, ja. Jedenfalls. Das war toll, wobei ich jetzt die Geschichte gar nicht zusammenfassen will, weil das ist, glaube ich, zu schwierig. Ja. Yeah. Und dann möchte ich sagen, einer meiner absoluten Lieblingshits wird immer bleiben von Garth Ennis, die haben alle so ähnliche Namen nämlich. Garth Ennis, The Preacher, das war eine richtig geile, direkte Roadtrip-Story, die möglicherweise verfilmt wird. Ich glaube es erst, wenn es soweit ist, weil es wird schon sehr lange darüber geredet, wo es um einen Priester geht, der seinen ganzen Glauben an Gott verliert, dann aber von einem göttlichen Wesen besessen wird, das ihm die Macht gibt, Leuten alle Befehle zu erteilen. Und es ist interessant zu sehen, wie eine Figur damit umgeht, dass sie auf einmal eine Art Macht Gottes besitzt. Er kann dann zum Beispiel sagen, wirklich, es gibt eine wunderbare Szene, wo er sagt zu jemandem, fuck yourself. Und das ist als direkten Befehl mit Gottes Wort spricht und dann sein Opfer sich dann quasi im nächsten Moment im Krankenwagen befindet. Weil er sich sein Gemächt abschneidet. Und genau. Ja. Und übrigens muss man das unterstreichen, dieses Comic ist nichts für schwache Nerven, wie alle anderen, die ich bis jetzt erwähnt habe. Vor allem aber Preacher hat sehr viel Gore, sehr viel Blut, sehr viel Eingeweide und wirklich ekelhaften. Ja, ich weiß auch nicht. Weißt du, was mein Problem mit Preacher war? Also ich finde alles am Preacher, also ich finde den jetzt nicht zu erwähnenden, weil spoilernden sozialkritischen Ansatz, also die spezifische Kritik, die Hauptfigur vorbringt an anderen, das ist ja alles ganz spannend. Was mich an dem Comic gestört hat von vornherein, war dieser Gestus, der normale Mensch, das normale, Ordinary Joes werden quasi das Heil bringen, weil das sind die guten Eliten, ist zu misstrauen. Das ist natürlich auch ein guter Impuls, aber es heißt auf der anderen Seite, dass sowas wie Gender-Diskurs nicht vorkommt, weil quasi das Normale ist die Heterosexualität von unserem Helden und seiner Freundin. Ach so, ja. Das ist eine richtige Texana-Story auch, muss man dazu und sagen. Und das sind halt wenn Schwule vorkommen, kommen sie in ihrer Eigenschaft als abartige, weilgestopfte Leute vor. Aha. So Zeug. Also du hast auf. Das ist lustig, ich sehe das Untertöne. Irgendwie anders. Ich habe es ja vielleicht in einer anderen Phase gelesen und ich habe in erster Linie immer die Abenteuergeschichte gesehen. Ja, oder? Die großartig ist, die total Spaß macht. Und diese zweite Schicht habe ich vielleicht nicht so beachtet wie du, aber ich sehe zum Beispiel die Perversen nicht als Homosexuelle, die pervers sind, sondern als einfach nur Perverse. Ja, tatsächlich, wenn du die Anzahl der Homosexuellen in der Preacher-Serie durchzählst. Ach so, da war ja dieser Sadomasochist, das stimmt schon, und dieser eine Party-Typ. Ja, genau. Ja, okay. Wo der Preacher dann noch extra sagt, das ist mir jetzt, wenn da jetzt ein, zwei Leute zu Schaden kommen in dieser Action-Szene, die gleich folgen wird, ist mir das wurscht, Leute, weil das sind alles dekadente Trotteln. Ja, und der Preacher ist auf jeden Fall so ein bisschen ein Chauvinist, da kann man nichts dagegen sagen. Aber das kommt mir vor, das ist die ganze Serie so, dass er als Figur so ist, muss jetzt kein Entschuldigung sein. Okay, vielleicht ist es tatsächlich die Figur. Er ist kein politisch korrekte Figur. Ja, das sowieso nicht, aber ich meine. Und der Deutsche, der Einzige, ist ja auch eigentlich der Dr. Star sozusagen, ist ja auch sowas wie ein Nazi im Prinzip. Wobei das, an der Stelle bringt der Preacher geradezu komische Aspekte damit ins Spiel, obwohl es so eine arge Serie ist. Ja. Mit dem Star, wie die Figur einen neuen Hut sucht. Gibt's einige Seiten, unser Schurke sucht einen neuen Hut. Ja, weil man muss dazu sagen, weil sein Kopf ausschaut wie ein Penis. Nachdem er und so weiter, ja. Naja, man könnte da ewig reingehen, aber vertiefen wir uns nicht zu sehr. Was mich interessieren würde, wenn wir bei diesen Comics sind, bei dieser ganzen Zeit und Wiedergeburt der Comics, was sagst du zu Sandman? Hältst du es für eigentlich kitschiges Emo-Gedudel oder hältst du es für den tatsächlichen Türöffner? Sandman ist das berühmte Comic von Neil Gaiman, der heute schon gefallen ist, der mir auch von mehreren Comiclesern immer als erstes oder als zweites empfohlen wird, Neil Gaiman, Sandman, von dem sprechen. Ja. Also es gibt ja die Leute, die sagen, Sandman, Neil Gaiman, das ist eigentlich so Emo 16-jährige Gothic-Leute Comic und nicht ernst zu nehmen, neben diesen anderen Comics. Ja. Und dann gibt es die anderen, die sagen, na, das war der Comic, der die Tür geöffnet hat. Okay. Also, ehrlich gesagt, habe ich von Sandman nur die ersten zwei oder drei Bände gelesen und wo es für mich gescheit, also ich habe jetzt da keine Meinung zum Publikum, weil ich mich nicht so gut auskenne und weißt du, warum, ich kann da jetzt nur spekulieren. Mein Problem mit Sandman war die Art, also die Zeichnungen. Ich bin leider als Comiczeichnerin urteile ich ja Geschichte dann halt schon auch nach der Kunst und nicht nur nach der Geschichte. Und da hat es für mich einfach, ich habe teilweise einfach nicht mehr auf die Zeichnungen schauen können. Die waren mir einfach zu schlecht. Aber die Story war cool, nur es hat mich nicht, ich kann kein Urteil darüber fallen, weil es persönlicher Geschmack hat es mir einfach nicht so gut gefallen, wie Neil Gaimans lange Geschichten, also wie seine Bücher. Ich habe von Neil Gaiman fast alle Bücher gelesen, also die gefallen mir am Welten besser als seine Comics. Das ist, das ist einfach was finde ich, seine Stories kommen besser als Bücher rüber, für mich persönlich. Ich darf dir in dem Zusammenhang dringend empfehlen, wenn du wegen der Kunst abgebrochen hast, die ja wirklich total durchwachsen war in der Serie, dass du dir mal die späteren Bände auf die Kunst hin anschaust, weil es, also insbesondere Band 8, The Kindly Ones, das ist schön geworden. Das ist irgendein so ein Zeichner mit einem ganz spezifischen und bekannten Stil und ich weiß den Namen leider nicht. Aber ja, finde ich, ja wurscht. Okay. Aber wir hatten schon, also wenn detaillierter Hintergrund gefällt dir, wenn man die Bilder selbst lesen kann. Gefällt mir auch. Ich kenne auch. Es gibt doch genug Comics, die komplett stilisiert gezeichnet sind, aber unglaublich genial sind. Du weißt einfach, der Zeichner hat eine Ahnung. Zum Beispiel, jetzt reden wir mal von ein bisschen cartoonigeren Comics, wie zum Beispiel von Jeff Smith Bone, die Bone Comic, oder zum Beispiel Calvin und Hobbes. Oder Garfield, das sind jetzt diese berühmteren Sachen. Und das sind alles Sachen, wo du einfach siehst, vor allem Calvin und Hobbes, dass der Zeichner absolut eine Ahnung hat von Zeichnen. Das sind zwar, sage ich jetzt einmal, cartoonhafte Figuren, aber jeder Strich macht Sinn, jeder Strich ist dort, wo er sein sollte und jeder Strich erzählt eine Geschichte und ist wunderschön und wirklich wie Musik anzusehen. Und dann gibt es sehr stilisierte Sachen, wo du einfach das Gefühl hast, der Zeichner ist, ich weiß auch nicht, er hat nicht viel geübt oder er weiß ich nicht, was, er hat nicht viel Zeit gehabt oder er hat sich nicht viel dabei gedacht oder was auch immer. Und für mich persönlich macht das halt einfach einen Unterschied. Außer die Story ist so verdammt gut, das gibt's auch. Es gibt ja Zeichner wie zum Beispiel dieses Webcomic The Order of the Stick, das ist so ein Rollenspiel basierendes Humorcomic, wo die Figuren mehr oder weniger strichmännchenartig sind. Und es sind aber so coole, lustige Stories, dass das eigentlich nichts ausmacht. Okay. Ja. Also es ist wirklich, ich kann ja auch jetzt keine Formel für meinen Geschmack geben, ehrlich gesagt. Ich kann dir nur ungefähr sagen, wie es ist. Und ich kann aber auch sagen, dass es Ausnahmen gibt. Ja, habe mich nicht erschrocken über den Stil. Mir hat er gut gefallen. Die Monster und die Atmosphäre und auch diese psychedelische Grundstimmung einfach ganz, ganz tief drinnen, manche Gedanken drauf. Ja, ja. Deswegen habe ich vielleicht jetzt da auf den Ausdruck nicht geachtet. Aber natürlich in dem Comic, was du hier mitgebracht hast, Transmetropolitan, wenn man das durchblättert und sich die einzelnen Bilder ansieht, also da ist Ausdruck drin in den Bildern, das ist unglaublich. Ja, ja, ja, da ist immer wieder so eine kleine Überraschung drin, ein Bild kann so stark sein. Das habe ich auch da in dem Hellblazer das erste Mal gehabt, so ein paar Bilder so zwischendrin, Wahnsinn. Ja, ja, ja. Man muss ja auch dazu sagen. Das ist gar kein Text, das ist nur das Gesicht von dem gezeichnet. Manche Künstler sind auch einfach in jeder Ausgabe ein bisschen unterschiedlich gut. Mhm. Und das liegt dann einfach daran, dass sie auch gute Zeiten und schlechte Zeiten haben, so wie jeder. Mhm. Jeder Regisseur macht auch einmal einen scheiß Film oder so. Und jeder Zeichner hat halt einmal eine schlechte Zeit oder weniger Zeit zum Zeichnen oder Familienprobleme oder was auch immer. Und dann werden die Zeichnungen drunter, dann wird man das auch ein bisschen merken und so. Mhm. Und das ist vor allem, also bei Transmetropolitan ist vor allem die Kunst am Anfang sehr gut. Mhm. Und ich habe das Gefühl gehabt, der Zeichner ist dann bei der 60. Ausgabe schon ein bisschen müde geworden. Also der Figur und allem, weiß ich auch nicht. Soll ich vielleicht noch die anderen Comics, die ich mit habe, kurz erwähnen? Cool. Ich sollte vielleicht noch erwähnen, dass mich die französische Comickultur ein bisschen beeinflusst hat. Ich sage deswegen ein bisschen, weil die schaffen es ein bisschen schwieriger zu uns als die amerikanischen. Und da war sehr stark der Einfluss von eben Möbius. Der hat die Inkerl-Serie gezeichnet. Möbius hat übrigens auch unter einem anderen Namen, nämlich Joe Giraud, glaube ich, spricht man das aus, die Blueberry-Serie gezeichnet mit dem Cowboy, die auch verfilmt worden ist. Und der ist ein Gott in Frankreich, ein Comic-Gott in Frankreich. Er ist, glaube ich, gestorben vor ein, zwei Jahren jetzt und hat einen wunderschönen Dalí-artigen Stil beim Zeichnen gehabt. Hat auch unterschiedlichen Stil gehabt. Einer seiner Stile war auch eben dieser psychedelische, er war ja auch, glaube ich, in einem Kult ganz lange, wenn ich mich nicht irre. Stil, und da haben mich einfach, vor allem die Inkerl-Reihe hat mich beeinflusst, wo es um diesen John the Fool geht, der von irgendeinem komischen Artefakt besessen wird. Also von Dalí meinst du wirklich wie heißt das, super? So surreal einfach. Surreal, das Surreale. Ja, surreal haben seine Sachen oft gewirkt. Da hat er auch zusammengearbeitet mit Jodorowsky. Alejandro Jodorowsky. Ah, und das sind zwei große Namen in der französischen Comicindustrie. Jodorowsky, schön. Ja. Also ich würde ja sagen, wenn du dir einen Zeichentrickfilm aus den 80er Jahren anschaust oder 90er Jahren, den ganzen billig produzierten Schmafu für Kinder mit Schwertern und Rittern und so Späßen. Ja, so Masters of the Universe und so Zeug. Genau, und den Momenten, wo du dir denkst, ohne groß hinzuschauen, das ist Science Fiction, sind das wohl Stilelemente, die damals aus der Möbiusschen Welt ihren Weg in die Kommerzwelt gefunden haben. Will mir scheinen. Ja, also müsste ich jetzt absolut raten, aber ich habe keine Ahnung. Ich könnte jetzt auch nicht sagen, welche, aber das ist nur mein Gefühl. Wie ich klein war, habe ich mir immer anhand von diesen kleinen Elementen gedacht, jetzt kommt Science Fiction, das taugt mir. Ja. Und dann später habe ich Möbius gesehen und mir gedacht, das ist, was ich damals wahrgenommen habe. Kann voll sein. Ich glaube auch, dass fast unglaublich viele Künstler Möbius als Einfluss nennen werden, wenn man sie fragt. Also ich glaube, das ist einer der stärksten Einflüsse in der Comic-Industrie. Und dann wollte ich noch einen Namen erwähnen, den wenigere Leute kennen. Und das ist der Louis Trondheim. Das ist auch ein französischer Künstler. Trondheim ist sein Künstlername. Ich weiß nicht, wie er wirklich heißt. Der ist jetzt auch gerade ein sehr beliebter Comiczeichner in Frankreich. Ich weiß ehrlich gesagt nicht gerade, was seine aktuellen Projekte sind. Aber der hat einen total, was mir immer so taugt hat an dem ist, der hat einen total cartoonigen Stil, so ein bisschen in meine Richtung. Das ist total wirklich stilisierte, lustige Figuren, aber mit total, also wirklich auch erwachsenem Inhalt, blutrünstig manchmal, sexueller Inhalt manchmal. Und das, was ich jetzt vor allem mag, ist diese Comicreihe Don Juan, die von ihm und vielen anderen Künstlern gezeichnet wird, wo es um ein Schloss geht, in dem ganz viele Monster leben. Und für die ist das ein Geschäft, Helden hinzulocken und dazu zu bringen, dass sie gegen die Monster im Schloss kämpfen und Gold entweder, also eben kämpfen und gewinnen und mit Gold abziehen, das aber selten, sondern eher verlieren, Gold dalassen. Das ist ein Geschäft, es ist quasi Dungeons & Dragons Geschäftsmodell, das von Monstern betrieben wird. Und das hat mir immer irrsinnig gut gefallen. Es ist aber auch auf ganz viele Ebenen immer gegangen, teilweise auch voll absurd geworden. Ja, das ist Don John, das schreibt man D-O-N-J-O-N. Don John. Ich fotografiere sie einfach ab. Nun hast du ja auch gemeint, du machst auch einen Webcomic und du beschäftigst dich auch mit Webcomics. Bisschen, ja. Und ich habe dazu zwei Fragen. Erstens würde ich dich gern dann im Geiste dieser Aufzählung jetzt, die du gerade gemacht hast, auch fragen, welche Webcomics du besonders gut findest und empfehlenswert findest. Ich glaube, das Prinzip Webcomics müssen wir jetzt nicht groß erklären, weil der Begriff sagt sich ja so ungefähr Comics im Web, die man dreimal in der Woche oder so neue Updates haben. Aber mir würde einerseits interessieren, welche du gut findest oder welche du aus welchen Gründen schlecht findest. Aber andererseits würde mich interessieren, ob du als Professionelle in dem Feld denkst, dass die Webcomics dass es quasi den Zwang gibt, einen Webcomic zu unterhalten für die Kreativen, dass es den Zwang gibt, präsent zu sein in einer Weise, wo man nichts dran verdient. Und dass das, ob du der Meinung bist, dass das vielleicht sogar nicht einmal, sagen wir anders, ob das nicht vielleicht sogar ein Schaden ist für die Kreativen, dass es quasi den Zwang gibt, auch noch auf der Bühne unbezahlt präsent zu sein. Das würde mich interessieren, ob du das denkst. Wo soll ich anfangen? Bei zweiterem, weil das ist dann so ein Diskussionsding und dann kann man zu den. Also erstens mal muss ich sagen, ich kenne nicht so viele Webcomics, weil ich ein Problem damit habe, sondern weil ich nicht so gerne am Bildschirm lese und ich habe auch keinen Device sozusagen, mit dem ich gut lesen kann. Und das andere ist, ich finde überhaupt nicht, dass das schadet, absolut nicht, weil ich glaube, dass diese zusätzliche Bühne sehr vielen Leuten sehr viel bringt, wenn sie wissen, was sie damit tun können. Sprich, viele Leute, die Webcomics haben später Printausgaben gemacht von ihren Webcomics und haben die sehr gut verkauft, weil sie schon ein Riesenpublikum aufgebaut haben mit ihrem Webpräsenz. Und dazu kommt noch mit den Crowdfunding-Sachen wie Kickstarter und Indiegogo, die es heutzutage gibt. Wenn man es schafft, im Vorhinein schon eine große Fanbase zu bauen, dann funktionieren diese Sachen meistens auch, wenn man sie richtig aufzieht. Und dann hat der Künstler behaltet mehr Rechte, als wenn er beim Verlag publizieren würde. Und ich bin voll deiner Meinung, dass das eine gute Sache ist, aber auf der anderen Seite heißt es halt, dass auch die Verlage von den Autoren, also ich kenne es jetzt von der Autorenseite, aber es wird wohl comiczeichnerisch das Gleiche sein, mehr Vorleistung verlangen, bevor man überhaupt einen Deal kriegt, wenn man beim Verlag Verlage jetzt, ist. Ja, wahrscheinlich, ja. Das wäre vielleicht so eine Sorge. Und jetzt wird mich interessieren, welche Webcomics du gut findest. Und zwar, ich kenne eben, wie gesagt, nicht so viele, aber das, was ich wirklich regelmäßig gelesen habe für eine lange Zeit lang, war ein Comic namens Oglaf.com. Oglaf ist übrigens ein starker Einfluss auch auf unsere Pepper Chronicles. Du böses Mädchen, du. Ja. Also es ist auf jeden Fall diese Kombination aus Fantasy, Humor, also wirklich, also es ist ein Comic, das sehr stark Humor hat, bezogen auf Fantasy-Klischees, auf Rollenspiel-Klischees, Computerspiel-Klischees. Und andererseits ist es total naughty, also viel Sexinhalt, viel, weiß ich nicht, also Lesben, Schwulen, Straight, alles mögliche, Monster, Menschen, Zombie-Menschen, alles kommt vor. Also alle Paare kommen sozusagen vor und immer mit einem recht guten Witz am Ende sozusagen. Nicht nur einfach nur, es ist nicht einfach nur Sex des Sexens Willen sozusagen, sondern es manchmal, jetzt vielleicht immer mehr, es hat sich schon ein bisschen mehr in. Also in dem Moment, wo er seine, die Geister seines Ejakulats ausgeschickt hat, um zur Herrin zu gelangen. Das ist als erster Comic, das ist der erste Strip in der Serie. Ja, das ist der allererste, ja, wo er dann in dem Turm gefangen hängt. Genau, weil er, das ist einer der wiederkehrenden Figuren, ist der Lehrling, der Zauberlehrling von so einer Dominaartigen Warlock, also wie soll ich sagen, ja, Hexe oder Zauberin. Und die Beziehung ist ein bisschen Domina und Sklave. Und er macht das aber freiwillig mit, immer, muss man sagen. Ja, das ist jetzt. Aber trotzdem wird ihm verboten zu masturbieren. Und sie verhext sein Ejakulat, dass es Petzen kommt zu ihr, wenn er es wieder tut. Und es ist so liebzeichnet. Er benutzt es dann als eine Methode, um ihr aus dem Gefängnis Botschaften zu schicken. Ach so, das ist eine spätere Geschichte, ja, dann. Ja, das ist dann, wenn er mal, da wird er gefangen genommen von einem feindlichen Zauberer und versucht, ihr mitzuteilen, wo er ist und macht das genau, ja. Also, ja, okay, insgesamt, Oglaf. Aber zwischendurch muss man sagen, kommen auch eben bei Oglaf Comic Strips vor, die einfach nur, die kann man, sind sozusagen safe for work und man kann sie auch im normalen Umfeld. Lesen. Und sie sagen, findest du sie künstlerisch, also jetzt rein vom Zeichnen? Ja, voll schön. Er weiß, was er tut und so. Der Aspekt, sie weiß, was sie tut. Also das ist eine Zeichnerin und ich glaube, sie arbeitet mit einem Autor zusammen. Es ist eine Kollaboration. Also man sagt auf Deutsch nicht Kollaboration, man sagt eine Zusammenarbeit. Kooperation. Ich nehme immer die englische Collaboration. Nicht, dass ich bin sehr anglifiziert sozusagen. Das ist zeichnerisch voll schön, finde ich. Ist auch sehr der Stil, den ich eigentlich benutze, so ein bisschen. So cartoonig mit Zeichentrickfilm-Elementen. Und andere kenne ich nicht so viele. Ich lese ja gerne, also Order of Stick habe ich ein bisschen gelesen, weil ich ein Rollenspiel-Fan bin. Aber muss ich noch viel weiterlesen. Und viele habe ich, ich möchte jetzt gar keine Namen mehr nennen, weil ich habe unglaublich oft welche angefangen und nicht weitergelesen. Nicht, weil sie schlecht waren, sondern weil ich nicht gerne am Computer lese. Das ist einfach das Problem. Also ich würde die alle sofort, viele würde ich sofort gedruckt kaufen. Da gibt es eins, The Turkish Lieutenant. Das ist übrigens ein Beispiel, da hat jemand das ganze Comic online publiziert und dann als Printausgabe verkauft. Cool. Ja, Oglaf übrigens auch, gibt es auch als Printausgabe. The Turkish Lieutenant, ja. Deiner Meinung nach lesenswert? Ich glaube schon, aber es trifft sehr auf meinen Geschmack. Manchmal muss man auch unterscheiden können, dass man etwas mag, weil es einen unglaublich im Geschmack trifft. Ob es allgemein gut ist, kann ich nicht sagen, aber die Zeichnungen sind super schön und es ist, ja. Nach zwei Webcomics, die ich für super halte, muss ich dich doch fragen. Dresden Coder kennst du vielleicht? Nein. Und Subnormality von Richard Roundtree? Nein. Der Grafiker ist, okay, schade, es ist wirklich nur Frank. Weil vielleicht, wenn ich es sehen würde, würde ich es vielleicht kennen. Weil, also die Dresden Coder, das ist auch die Partie, die du beschreibst, dass man zuerst online publiziert und dann das Buch sich wohl verkauft, als wären es warme Semmeln. Ja, super. Womit wir vielleicht noch bei deinem anderen Erwerbszweig wären. T-Shirts. T-Shirts. Erzähl uns von T-Shirts. Ja, sehr gerne. Die kurze Zusammenfassung ist, ich habe in New York 3 Jahre gelebt und habe da neben meinem Studium versucht, eine Einnahmequelle zu finden, die mir hilft, in New York zu überleben, und bin über Umwege im Internet auf T-Shirt-Seiten gestoßen, die so funktionieren, dass man als Künstlerin nur sein Design einreicht, sein Motiv, und die entscheiden dann dort, ob sie es produzieren oder nicht. Und dann wird man beteiligt. Und jeder, es gibt ganz unterschiedliche Seiten. Es sind quasi Online-Shops, die das machen. Die haben oft auch eine Fanbase auf diversen sozialen Netzwerken, wo dann die Fans mitentscheiden können, welches T-Shirt gedruckt wird in manchen Fällen. Ja? Mhm. Und ich habe dann circa ein Jahr lang dort, ich habe alle möglichen Motive designt, ich habe versucht mir anzuschauen, was funktioniert gut, und habe 30 Designs oder so habe ich gemacht, bevor das allererste ausgewählt wurde für den Druck. Und dann hat es immer besser geklappt und dann hat es wirklich, dann inzwischen habe ich sicher 200 Designs oder so gemacht in den letzten 4 Jahren und davon ist grob geschätzt die Hälfte als T-Shirt realisiert worden oder wahrscheinlich weniger, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ich müsste genau nachschauen. Und ich habe jetzt einmal die Zahl kurz durchgerechnet im Kopf, dass ungefähr, wirklich nur ganz ungefähr 50.000 Leute auf der Welt sollten ein T-Shirt haben von mir irgendwie. Coole Sache. Ja, ich habe die Zahlen eben nur grob durchgerechnet, weil genaue Zahlen kriegt man nicht von den Herstellern. Auf jeden Fall ist es so, dass das ist eine super tolle Nebenerwerbsquelle geworden, die mir auch ermöglicht hat, dass ich auch mehr dass ich mich mehr auch auf Leidenschaftsprojekte nebenbei ein bisschen konzentrieren kann, weil die T-Shirts einfach eine sehr, wenn ich dranbleibe, ist es eine regelmäßige, angenehme Einnahmequelle. Und vor allem habe ich durch die T-Shirts sehr viel gelernt, nämlich bei T-Shirt-Designs muss man darauf achten, dass sie gut funktionieren auf dem T-Shirt, klarerweise. Aber das ist halt gar nicht so leicht, wenn man es so gewohnt ist, für Comics zu designen, also quasi in einem Kastel so viele Farben, wie man will, Figuren so hinbauen, dass sie für die Geschichte gut funktionieren. Beim T-Shirt muss man darauf achten, dass das Bild, es muss in einem Bild eine Botschaft rüberkommen, die Menschen lustig, interessant, cool genug finden, dass sie es auf einem T-Shirt kaufen würden. Es müssen maximal, dürfen es nur 8 Farben sein, weil die meisten Seiten, T-Shirt-Produktionsseiten haben eine 8-Farben-Beschränkung für den Siebdruck. Ich habe noch nie mit so wenig Farben gearbeitet in meinem Leben. Ich habe das lernen müssen. Man muss mit der T-Shirt-Farbe arbeiten, sprich, das Design muss quasi, das darf nicht nur eine Box sein, die am T-Shirt oben ist, sondern es muss reingewoben sein, so dass es der Rahmen, dass der Rahmen das T-Shirt ist im Prinzip. Ist das klar, halbwegs? Ja, ist sehr klar. Und das habe ich alles erst lernen müssen. Vor allem Konzepte, Ideen zu finden für die T-Shirt-Welt, die auch gleichzeitig mit dem eigenen Geschmack übereinstimmen, weil ich wollte jetzt nicht sagen, hey, die Leute mögen Star Wars, ich mache jetzt nur mehr Star Wars Designs. Ich wollte auch die Themen, die mir am Herzen liegen, rüberbringen, aber gleichzeitig, ich habe quasi diese Blase Leidenschaft und Blase Business verbinden müssen und eine Art Intersection, also Überschneidung finden sozusagen. Und das war ein sehr interessantes Erlebnis, also sehr interessante Entwicklung, die jetzt noch immer stattfindet. Was für T-Shirts hast du da so gemacht? Bitte erzähl uns insbesondere von den Dr. Who T-Shirts. Ja, also Dr. Who T-Shirts sind viele dabei, weil man muss sagen, Dr. Who Fans lieben T-Shirts zum Thema. Und da habe ich ein paar Designs in die Richtung gemacht. Ich weiß nicht, das zu beschreiben ist jetzt, glaube ich, ein bisschen zu schwierig. Ich glaube, ich habe ein paar so niedliche Dr. Who's einfach gemacht. Also einmal habe ich Dr. Who im Charlie Brown Peanut Style gezeichnet und so. Und das, was mir aber eher am Herzen liegt, sind, ich liebe Monster und Ninjas und Zombies. Vor allem, ich liebe Godzilla. Ich weiß nicht warum. Ich finde Godzilla einfach super geil. Und da mache ich gerne. Also mein Stil ist oft so, diese Figuren zu nehmen, sie sehr niedlich zu zeichnen, aber mit so einem gewissen kranken Twist. Und meistens sind solche Wimmelbilder, wo ganz viel passiert. Viele kleine Zombies, die am T-Shirt rumlaufen und viel alle möglichen Sachen machen. Also Beispiel, ich bin ein riesen Monty Python-Fan. Mhm. Ich liebe Ritter der Kokosnuss. Das Killerkaninchen Ritter der Kokosnuss, da gibt es ein T-Shirt, wo ich einfach so eine Art Schlachtszene gemacht habe zwischen Rittern und Kaninchen. Ganz niedlich, aber sie beißen sich alle gegenseitig, also die Kaninchen beißen den Rittern den Kopf ab oder Blut spritzt überall. Und ich glaube, das ist ein Stil, der mich ein bisschen bekannter gemacht hat, ist dieses Niedliche mit ein bisschen Grauslichem zu verbinden. Coole Sache. Ja. Gestern auf einer Party ist ein Mensch rumgelaufen mit einem Monty Python T-Shirt von einem Mann, der die heilige Handgranate von Antiochia wirft. Also war das T-Shirt mit diesen ganz vielen Nein, es war nur wirklich ein Typ, der Ritter mit der heiligen Handgranate. Oh, das war aber sicher nicht meins. Das nein, war, ich glaube, ich weiß, welches du meinst. Ich weiß sogar die Seite, die das herstellt, weil ich bin ein kompletter T-Shirt-Fanatikerin. Okay, coole Sache. Das ist dieses Banksy-Verarsche, oder? Ja, genau, Banksy-Verarsche. Ja, das ist T-Fury, okay, glaube ich, die das gemacht haben. Und Urheberrechtsprobleme hast du in der Hinsicht nie gekriegt? Nein, ich habe so gut wie gar keine gekriegt. Es stimmt, dass T-Shirt-Designer sich oft in einer Grauzone bewegen mit diesen ganzen sogenannten Popkultur-Referenzen. Aber irgendwie habe ich es ganz gut geschafft, ich habe es irgendwie geschafft, mich ein bisschen in der helleren Grauzone immer zu bewegen von Copyright, weil sobald ja etwas eine Parodie ist oder einen starken künstlerischen Filter hat, ist man schon, sage ich, sicherer, während andere sich ein bisschen mehr in der Grauzone bewegen, weil sie vielleicht, ja, weil das heißt, der Filter nicht groß dick genug ist oder das was heißt, auch immer. Das heißt, Parodie ist grundsätzlich Fair Use. Ja, genau. Also wobei man dazu sagen, wenn die Firma genug Macht hat, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, wer jetzt Star Wars besitzt, Disney, oder? Mhm. Ich glaube, als Disney Star Wars übernommen hat, sind ganz viele Star Wars T-Shirts aus dem Markt gezogen worden, die vorher es irgendwie geschafft haben, sich durchzuwurschteln. Und sag mir doch bitte, wie steht es mit der Marktmacht in dieser Hinsicht von Hasbro? Hasbro? My Little Pony? Keine Ahnung. Ich habe nichts mit Little Pony zu tun. Schade. Ja, ich kann leider absolut. Also ja, es ist eh. Ich muss ja sagen, normalerweise mache ich nur T-Shirts mit Themen, wo ich mich gut auskenne, okay, weil nur so kann ich wirklich auch die Leidenschaft durchscheinen lassen. Ist und klar. Für mich ist es immer wichtig gewesen, die Leidenschaft durchscheinen zu lassen. Deswegen lese ich jetzt zum Beispiel auch eigentlich Harry Potter, damit ich auch mit gutem Gewissen darüber T-Shirts machen kann. Also liebe Hörerinnen und Hörer, wir bemerken an dieser Stelle, dass der Herr Meisenbichler und meine Wenigkeit nichts unversucht lassen werden. Anna-Maria Jung so lang zu nerven, bis sie ein Pflaster und oder Pflaster meets My Little Pony T-Shirt macht. Und wir werden uns das die nächsten 2 Jahre die Aufgabe sein lassen, Anna-Maria Jung dahingehend zu versuchen zu begeistern. Wetten, ob uns das gelingt, werden ab jetzt angenommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Okay. Irgendwie. Wurscht. Nein, Little Pony. Sicher, warum nicht? Ja, eine weitere Marktnische für mich. Ja, das sollte ich eigentlich machen. Ja, aber tatsächlich mache ich das eher als Wette. Ich will dich jetzt hier nicht nerven damit, aber ich. Na, kein Problem. Es ist sicher keine schlechte Idee. Damit also eine neue Möglichkeit. Wir haben die T-Shirts, wir haben ja die Comics. Und das Design liegt noch rum, gell? Das Design? Das oder? Design als Ganzes. Also du hast ja gemeint, du machst auch so Gebrauchsgrafik-Sachen. Ach so, eigentlich überhaupt nicht, nein. Nein, also so. Was zum Beispiel? Für Zeitungen, also sagen wir zum Beispiel für Sonntagsbeilagen von Grazer das Tageszeitungen. Ist ja auch noch, ach so, okay, das meinst du jetzt. Es zählt ja auch zur Illustration dazu im Prinzip. Okay, ja, okay. Übrigens, es gibt ja im Englischen viel mehr Begriffe dafür. Im Englischen würde das dann heißen Editorial Illustration. Das ist okay. Illustration für Zeitungen und Magazine. Deswegen, da tue ich mir immer so leicht, schwer, das im Deutschen ein bisschen zu erklären. Das ist, genau, das war eben eine Zeit lang, da haben ja wir zwei sogar ein bisschen zusammengearbeitet. Wir haben also fürs G7, das war eben die Stadtzeitung der kleinen Zeitung, die es momentan nicht mehr gibt, habe ich wöchentlich eine Illustration gemacht und die Autoren haben immer rotiert und du warst da auch immer dabei, Stefan. Und das war eine der Nischen, das war eigentlich total cool, hat mir taugt, das war super Erwerb für mich in New York, da habe ich das Geld dringend gebraucht und es war auch ganz interessant, immer auf verschiedene Autoren einzugehen. Und sonst war eigentlich im Magazin- und Zeitungsbereich habe ich gar nicht so viel gemacht bis jetzt. Das war einfach so regelmäßig, das G7 damals, das war viermal das Monat im Prinzip, das hat recht viel Platz eingenommen. Und sonst waren sonstige Magazin-Zeitungssachen waren eher ganz spontane, einmalige Sachen. Okay. Oh, die ÖH für die Libelle mache ich das Comic gerade. Okay. Ja, genau. Das ist auch lustig. Genau, jetzt ist mir eingefallen, was ich dich noch fragen wollte, wenn wir denn noch Zeit haben, lieber Christian. Zeit haben wir. Ich habe Zeit. Weil es ist ja so, dass wir leben ja im goldenen Zeitalter der Fernsehserie. Und in den nächsten 12 Monaten stehen uns ja angeblich ein paar Comic-Verfilmungen bevor, wo man gespannt sein darf. Okay. Es läuft ja schon The Walking Dead. Genau, ja. Und in Vorbereitung sei angeblich der von dir bereits erwähnte Preacher. Ja. Und der von Christian bereits erwähnte Hellblazer John Constantine, von dem sie angeblich eine Serie machen wollen. Wie fix ist denn das eigentlich? Ja, ich frage mich das auch. Ich fürchte mich als großer Fan davon sehr. Und ach, fürchte ich nicht. Sie ist einfach als eigene Kreation, die unabhängig vom Comic ist. Es wird sowas von sacken. Es wird schrecklich. Ach, bitte, dann kannst du dich beschweren. Du hast eh schon den Film gehabt, um sich drüber auszudrücken. Ja, den Film kannst du dich... Ach, Keanu Reeves, ich halte ihn nicht aus, Mann. Es gibt lichte Seiten an Keanu Reeves, wie zum Beispiel diesen letzten Actionfilm jetzt. Den habe ich sehr nett gefunden. Aber wie dem auch sei, was hältst du von jetzt zum Beispiel von der Androhung, dass wir nächstes Jahr eine Preacher-Fernsehserie kriegen? Glaubst du, das geht sie aus? Ich bin optimistisch, ich habe gute Sachen drüber gehört. War das nicht, soll es nicht eine HBO-Serie werden? Und warte mal, welcher Autor will das schnell machen? Irgendwas habe ich, was sehr Positives habe ich gehört, irgendein Autor, der schon sehr gute Sachen produziert hat. Ehrlich gesagt habe ich absolut keine Meinung davon, bis ich sehe. Weil ich glaube nicht daran, dass es passiert, bis ich es vor mir liegen habe, weil es waren schon so viele Gerüchte in Bezug darauf in der Luft. Und ich halte mich immer fern von Meinungen, bis ich ein Produkt sehe, weil ich es eigentlich unfair finde, zu viel über etwas zu urteilen, was ich noch nicht gesehen habe. Nur frage ich mich, wie sich so etwas wie diese großen, sagen wir, Story-Arc-lastigen Comics, wie diese alle sind, wie sich die in das Format Fernsehserie übertragen lassen. Ja, also du kannst ja nicht aus einem Heft... Gott sei Dank Serie, weil sie hätten ja fast einen Film gemacht. Das wäre ja ganz schlimm. Ein Preacher-Film, das wäre ja überhaupt nicht ausgegangen. Ja, das wäre überhaupt nicht gegangen. Why the Last Man wollten es auch schon Ewigkeit der Serie machen, ist auch noch nichts gekommen. Aber wie gesagt, ich glaube, dass das sehr gut funktionieren kann und ich freue mich, dass ich durch sowas wie Preacher widme, weil normalerweise sind es ja fast immer Superheldenfilme, die 5., 6. Auflage von Spider-Man, es geht mir ja schon sowas von am Arsch vorbei, ehrlich gesagt. Die Filme ja, aber du, jetzt die Superhelden-Serien, die jetzt laufen, Arrow, finde ich ziemlich toll. Okay, Arrow habe ich noch nicht gesehen, kann ich nicht sagen. Also ich meine, es ist von dem her, was es dramaturgisch tut, hat ein Kritiker, finde ich, zurecht geschrieben, Smallville by Lower Light. Okay, oje. Aber na, es macht Spaß, das als serielles Ding zu sehen. Arrow ist dieser Vigilante? Ja, genau, das ist der Green Arrow als Teil vom... Aber die Serie, die ist ja schwer zum Aushalten eigentlich. Ja, die ist tatsächlich schwer zum Aushalten, aber zwischendurch ist sie lustig. Ja, okay. Spaß. Okay, also, ja, das kenne ich. Manchmal wurschtelt man sich durch eine Serie durch für gewisse Momente, gell? Schauspieler, die durch Nichtspielen auffallen. Immerhin. Der Avengers-Serie ist ja auch leider wirklich nicht besonders gut. Meinst du Joss Whedons Agents of S.H.I.E.L.D.? Ich bin komplett gelangweilt. Du bist gelangweilt, ich bin amüsiert. Obwohl, ich hab auch die letzten 5 Folgen nicht gesehen, weil ich aufgehört habe. Ja, das ist aber genau der Zeitpunkt, wo du jetzt weiterschauen wolltest, weil jetzt geht's richtig los. Ist die Hipster-Tante noch immer unfähig und tut nichts? Nein, die Hipster-Tante ist jetzt der Dangling Carrot. Ich meine, wie sie gesagt hat, oh, the Peruvian people or was immer. Ja, vergiss es. They have Twitter now, they're like tweeting about the lake. Das Ding ist, es kommt jetzt der Moment, wo sie sowas wie ein Story-Arc reinbringen wollen und wo sie um das Geheimnis von Tahiti, was jetzt die Hörerinnen und Hörer, die die Serie verfolgen, wissen, was sie meinen. Okay. Die anderen nicht. Also tatsächlich, was gibt's eine richtige Warm-Episode dann mal? Okay. Und ob man die mag oder nicht und ob man sich an dem Moment denkt, Alter, spinnt sie komplett? Oder ob man sich da dann denkt, das will ich jetzt wissen. Das hängt dann wohl vom Geschmack ab. Okay. Also, was ich daran gut finde, ist, dass diese Figuren alles keine Helden sind, sondern dass wir es ja hier eindeutig mit den Agenten einer finsteren, üblen, grauslichen Organisation von Men in Black zu tun haben. Ja. Okay. Und das ändert sich auch nicht dadurch, dass wir ihnen genau zuschauen. Durch die Linse des Formats Fernsehserie. Ja. Und sie trauen sich das zu machen in diesem Marvel-Universum. Das finde ich ganz gut. Okay, also, vielleicht schaue ich die letzten 5 dann schon noch an. Vielleicht noch einmal als Zusammenfassung, was ich davon halte, von Verfilmungen. Ja. Ich persönlich schaffe es ganz gut, Comic und Serie voneinander zu trennen als Kreation, weil ich mir denke, einerseits verstehe ich total, dass Fernsehproduzenten und wer auch immer daran alles beteiligt ist, dass die einfach eine eigene Geschichte draus machen müssen. Mhm. Und gleichzeitig schaffe ich es auch, das Printwerk davon zu trennen geistig, dass das eine eigene Kreation ist. Einfach. Es ist noch nie etwas, was ich komplett liebe, zu einer Serie gemacht worden. Vielleicht würde ich anders reagieren, wenn mein ganzes Herz, also Transmetropolitan und Preacher und solche Sachen, wenn da was ganz Furchtbares, obwohl, das nehme ich zurück, die wunderbare, das ist zwar kein Comic, aber die Airbender-Serie. Avatar ist zu einem Realfilm gemacht worden. Und der war ganz schrecklich. Und also den habe ich noch, den weigere ich mich anzuschauen. Schau ihn dir nicht an. Ich habe ihn nicht gesehen und ich werde ihn mir nie anschauen. Nein, nein. Weil ich die Zeichentrickserie so liebe und so gut finde und so herzhaft wunderbar ist. Der ja. Film ist wirklich schlecht. Also das ist, ich habe mich auf den Film gefreut und das ja. ist, ja. Aber das, ja, egal. Also Asche drüber. Aber wie auch immer, was ist denn überhaupt sonst noch so draus? Ich meine, Walking Dead, die Serie finde ich ganz mittelmäßig, ehrlich gesagt. Die hat mir nie so gut gefallen, wie sie so vielen gefällt. Ich finde diese ganzen Schockmomente eigentlich inzwischen schon ziemlich langweilig. Ich kann nichts mehr anfangen mit den Schockmomenten. Ich finde, sie versuchen sich dauernd zu übertreffen in Schockmomenten. Und ich glaube, im Comic war das ähnlich, wenn ich mich erinnere. Richtig erinnere, war im Comic auch dauernd extreme Schockmomente vorhanden. Und sie haben eine Sache nicht gemacht in der Serie, die sie in einem Comic gemacht haben, wo ich so neugierig gewesen wäre, wie das in der Serie dann passiert wäre. Aber das und du spoilerst jetzt nicht, was insofern nein. schade ist, dass ich keine Ahnung habe, wovon du redest. Ich würde es voll gern sagen. Aber ja. ich sag's. Liebe Hörerinnen und Hörer, die ihr Freundinnen und Freunde der Serie lesen wollen. Ja, okay. Ihr hört es jetzt weg. Ich gebe euch 5 Sekunden Zeit zum Abschalten. 5, 4, 3, 2. Anna-Maria Jung, bitte, um welchen Moment in The Walking Dead geht es? Und zwar wieder Rick, das ist doch die Hauptfigur, die männliche, oder ist das nicht der Rick? Wie auch immer, der verliert seine Hand im Comic, wie er beim Governor ist in dieser Stadt. Er verliert eine Hand und ich finde es immer sehr interessant, wie eine Figur damit umgeht, einen Körperteil zu verlieren. Und in okay. der Serie hat er beide Hände nur noch, soweit ich das mitbekommen habe. Ja, wer weiß, vielleicht ist das ja eine ja. Alien-Hand und ja. Aber ein anderer Film, anderes Franchise. Spoiler-Ende. Aber eines ist auf jeden Fall sicher, dass Comics sich gut für Filmen hergeben, aus offensichtlichen Gründen. Und ich glaube, dass den Hollywood-Leuten jetzt die Storys ausgehen und jetzt ja, greifen sie endlich auf Comics zu. Und ich muss auch sagen, wenn eine Comic-Verfilmung ins Kino kommt, gehe ich hin, da denke ich gar nicht drüber nach. Obwohl, ich muss ehrlich sagen, die Superhelden-Verfilmungen interessieren mich nochmal um Welten weniger als alles andere. Okay. Aber das ist einfach eine persönliche Geschmackssache. Ich finde Superhelden relativ langweilig, solange sie, ich meine, außer ihre Origin-Stories. Origin-Stories finde ich immer super, weil da sind sie noch nicht groß, da sind sie noch nicht stark, da sind sie noch interessant. Ja. Ich sag ja noch einmal, es ist eine persönliche Geschmackssache, ja. Kein Urteil. Ich finde aber, das Problem mit Superhelden ist für mich wahnsinnig oft, dass sie zu stark sind. Und dann haben sie irgendeinen Schwachpunkt, der ist fast immer eine Frau und das favorisiert mich bis zum Geht. Und das ist der Moment, wo ich sage, dass sowohl DC als auch Marvel sich erfrechen, trotz aller scheinhaften Liberalität noch immer ein sexistisches und kryptorassistisches Weltbild aus den 50er, 60er Jahren zu ja. vertreten, wenn sie eben zum Beispiel der Batwoman verweigern, dass sie heiratet. Aha, das wusste ich dass gar nicht. Dass sie zum Beispiel super. Verweigern, dass sie ihre Freundin heiratet, weißt du? Okay. Die darf lesbisch sein, aber die darf nur unglücklich verliebt sein, weil als lesbisch verheiratet, da haben sie ihr ganzes Kreativteam gefeuert. Okay. Über das. Mit der offiziellen Begründung, dass, okay. das geht gar nicht um lesbisch oder hetero, sondern die muss unglücklich bleiben. Die darf nicht. Ja. Weil dann hätten, aber die Frauenrollen will ich gar nicht. Da könnte ich ewig drüber reden, weil genau das stört mich am Superhelden-Universum einfach. Es gibt für mich so gut wie. Gut, vielleicht habe ich da jetzt etwas übersehen, weil ich diese Szene nicht so genau verfolge. Also, wenn jetzt Hörer oder Hörerinnen schreien, oh mein Gott, aber du kennst die und die nicht, tut mir das leid. Aber im Großen und Ganzen gibt es für mich keine Identifikationsfiguren. Und diese Welt erlaubt mir als Frau nicht cool zu sein oder einfach nur ein Held des Heldenswillen zu sein. Captain Marvel, also jetzt die aktuelle Captain Marvel, ja. die extra beschlossen hat, nicht mehr Miss Marvel zu sein, sondern Captain Marvel, super. Weil das ein geschlechtsneutraler Titel ist und okay, weil sie nicht okay. über das... Okay, das ist auch gar nicht so schlecht. Und jetzt hat Marvel eben eine Captain Marvel und eine Miss Marvel. Oh, okay. Was haben wir noch? Wir haben die diversen Sidekicks, aber das sind halt Sidekicks von John Constantine. Kennst du Authority? Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Ich habe es nicht gelesen. Da gibt es ein schwules Superheldenpaar drinnen. Mhm. Mit Nighter und den anderen habe ich jetzt vergessen, aber das sind ein Liebespaar. Und zwar ziemlich, überhaupt nicht klischeehaft, irgendwas, die Stereotyp oder sonst was. Ja, aber sonst noch, im Großen und Ganzen muss ich nochmal unterstreichen, aber das ist nicht nur ein Problem der Comicindustrie, das ist ein Problem von Medien allgemein, ist, dass wahnsinnig oft weibliche Figuren einfach zu Damsel in Distress reduziert werden und das interessiert mich einfach nicht. Ich will Heldinnen, aber nicht Heldinnen, die jetzt so geil sind für eine Frau, also sie sind, boah, das ist eine Frau und sie ist eine Heldin, sondern ich will einfach nur interessante weibliche Figuren, aber auch negative interessante weibliche Figuren. Nicht nur jetzt diese sozusagen übergescheite, Entschuldigung, Lisa Simpson ist toll, aber sie, diese Figur der übergescheiten Frau kommt so oft vor und die sind überhaupt nicht positiv mehr behaftet, finde ich. Also ja. Ich denke an zwei Comics an der Stelle, die dir vielleicht abhelfen. Das eine habe ich schon erwähnt, My Little Pony, Friendship is Magic. Lauter ja. Frauenfiguren, die sich alle nicht über einen perfekten Menschenfrauenkörper auszeichnen würden. Okay. Damit kleinen Mädchen nicht das Körperbild zusammenhauen. Okay. Und die alle was anderes zu tun haben als Buben nachschmachten. Okay, sehr gut, gefällt mir. Also, ja, das ist das eine. Und das andere ist die Fables-Serie. Ja, die kenne ich eh. Ja, die ganzen Frauenfiguren sind dort. Super, die haben super. Eine ganze Galerie von starken, komplexen Frauenfiguren. Das sind wir aber wieder bei Vertigo, weil die haben. Stimmt, okay, ja. Weil die zum Beispiel die Filthy Assistants von Spider Jerusalem. Ja, sie sind zwar nur seine Assistentinnen, aber sie sind ganz eigenständige, starke Figuren in der Serie. Ja. Preacher Tulip, sie ist zwar die totale, ich sage jetzt mal, geile blonde, sie ist eigentlich eine Proletin, mehr oder weniger, aber sie ist eine voll selbstständige Figur im Prinzip. Also sie hat eine sehr interessante Figur, obwohl es natürlich vieles gäbe, was man kritisieren kann. Also an Preacher kann man unter anderem kritisieren, dass eine der Hauptnegativfiguren in der Serie, ja. die Oma, die Mutter, ja, die Mutter, genau. Also die Eure ja, Leute. Eine und noch. Dass die, ich meine jetzt, dass diese Ebene der Geschichte ja. Sowas ist wie ein Kampf gegen das Matriarchat. Aha. Also von okay, so das, ich das, nie. Das stramme glaub, heterosexuelle Bärchen ja. im Kampf gegen das böse, unterdrückende, jada, Matriarchat. Das ist so lustig, weil da sieht man wieder mal, wie unterschiedlich die Wahrnehmung ist. Für mich ist es nicht das böse Matriarchat, sondern für mich ist es die Redneck-Incest-Hillbillies, die er bekämpft, ja? Die religiös-fanatischen Redneck-Hillbillies. Und ich glaube, dass das oft auch eine Rolle spielt, wie man etwas wahrnimmt, ja, weil, okay, weißt du, ja. was ich meine? Weil ja. ich glaube, weil es gibt so viele negative männliche Figuren in der Geschichte, dass diese eine weibliche Figur mir jetzt nicht rausgestochen ist als ja. Matriarchat oder so, auch immer. Es hätte ja genauso der übermächtige Vater sein können. Ja, der kommt ja dann ein bisschen später in noch einer Ach so, anderen der Dimension. Gott sozusagen. Ja. Ja, genau. Spoiler. Ja, der kommt ja schon ganz am Anfang vor, der Gott. Ja. Wie auch immer, brauchen wir ein Abschlusswort oder sowas. Möchtest du ein Schlusswort sprechen? Oh Gott, ich habe keine Ahnung. Ein Schlusswort. Soll ich vielleicht noch, wenn mir Leute im Internet folgen wollen, dann brauchen sie nur meinen Namen ohne Unterbrechung einzugeben, annamariajung.com. .com sogar, schau an. Genau, das habe ich noch geschafft. Und über diese Seite kommt man auch zu allen sozialen Netzwerken und auch zu einer Seite Pepper Chronicles, wo man die ersten 10 Seiten lesen kann und die aber noch ziemlich abgedatet werden muss, die Seite, muss man dazu sagen. Und sonst sage ich, darf ich John Cleese zitieren? Bitte. Mein Luftkissenfahrboot ist voller Aale. Das ist alles, was ich sagen kann. Als Abschlusszitat. And now for something completely different. Ja! Ja, vielen Dank. Danke auch für die Einladung. Danke für die viele Zeit und die Geduld. Ja, gerne. Danke, Christian, für die vortreffliche neue Technik. Danke, liebe Hörerinnen und Hörer, für eure Aufmerksamkeit. Viel Spaß mit den Frühlingstagen und überhaupt.